Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Extra-Tobi. Am Dienstag, den 24. September 2012, fand die regelmäßige Sitzung der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit statt. Im Rahmen dieser Sitzung kam es zu einer heftigen Diskussion zur Vorgehensweise der Piratenfraktion. Wir möchten dem Hörer an dieser Stelle die Möglichkeit geben, sich eine eigene Meinung dazu zu bilden. Okay, so, nächstes Thema. Jetzt kommt wieder was Spannendes und deswegen wollte ich auch den Fitz dabei haben. PM, Nichtraucherschutz. Da muss ich jetzt mal was leaken. Und Kai, bitte korrigier mich, wenn ich da was falsch wiedergebe. Okay? Kai? Kai hört nicht. Da hatten wir ja was vorgehabt. Und zwar wollten wir eine PM machen. Jetzt ist es so, dass morgen im Plenarsaal eine Anhörung ist. Das heißt, da trifft sich im Prinzip der Ausschuss, da treffen sich Experten. Und diese Experten werden dann von den Ausschussmitgliedern befragt. Jetzt hatte ich heute nachgehakt und hatte auf der 20-Piraten-Liste auch gelesen, dass es da wohl irgendwie intern in der Fraktion Unstimmigkeiten gab, wer von den Ausschussmitgliedern der Piraten denn jetzt überhaupt vor Ort ist. Ich muss auch gestehen, dass ich jetzt nicht so genau weiß, wer da morgen sein wird. Das ist der erste Punkt. Wenn wir eine PM dazu machen wollen, ist es ja durchaus sinnvoll, dass dann da ein O-Ton eines Fraktionsmitglieds der Piraten zu Wort kommt, der dann möglicherweise auch kritische Fragen stellt. Soweit d'accord? Also der auch da mit drin gewesen ist in der Lesung. Richtig. Ja, schon. Es ist keine Lesung, also es ist keine Pläne. Das war ja das, was ich irgendwie ursprünglich gehört oder bei mir im Gehirn so umgedreht hatte. Ich hatte angenommen, das ist eine Parlamentssitzung, eine klassische, also eine Lesung. Das ist es aber nicht. Die nächste Parlamentssitzung ist, glaube ich, erst im November, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Was morgen ist, das ist das, was der eine oder andere wird es noch kennen, was wir beim Jugendmedienschutzstaatsvertrag auch hatten. Also das ist der Ausschuss, zwei Ausschüsse sind es eigentlich, irgendwie Kommunalpolitik und der Ausschuss für bla bla bla und Gesundheit. Anhörung, wie man sagt es gerade. Ja. So, und da sind halt Experten eingeladen zu. Das könnt ihr auf der Landtagswebseite auch sehen, wer da alles kommt. Also da werden Lobbyvereinigungen ihre Vertreter hinschicken, die dann halt referieren. Und die Ausschussmitglieder können da kluge und nicht so kluge Fragen stellen. Jetzt habe ich eben, als ich dann nachgehakt habe, wen ich denn da morgen interviewen könnte, Folgendes erfahren. Und also wie gesagt, das ist jetzt ein Leak. Die Fraktion hatte heute eine Sitzung. Große Teile dieser Sitzung waren nicht öffentlich. Und in dieser Sitzung, in dem nicht öffentlichen Teil, ist unter anderem auch das Thema Nichtraucherschutzgesetz behandelt worden. Auf meine Frage, warum das denn so wäre, ist mir dann gesagt worden, wir haben Folgendes vor. Die SPD hat am Wochenende einen Landesparteitag. Irgendein Bezirksverband der SPD stellt dort einen Antrag zum Nichtraucherschutzgesetz. Das heißt, die wollen eine leicht entschärfte Version davon auf ihren Parteitag einbringen und die Fraktion der SPD dazu bringen, das dann als Änderungsantrag einzutüten. Das Ganze ist, ich weiß nicht, ob es jetzt ist, es wahrscheinlich öffentlich auch nachlesbar irgendwo, haben sich wohl einige aus der Fraktion gegriffen, haben gesagt, da haben wir jetzt einen eigenen Änderungsantrag da draus und schicken den heute los. Und das ist auch heute passiert. Dieser Änderungsantrag ist also heute auf den Weg gebracht worden. Von daher ist er jetzt im Prinzip auch schon öffentlich. Dieser Änderungsantrag stimmt in vielen Teilen nicht mit dem Positionspapier überein, was wir als Landesparteitag mal verabschiedet haben. Im Prinzip geht es in diesem Änderungsantrag nur um drei Punkte. Ein Punkt ist, dass also bei sogenannten, wie heißt es hier, so Festen, so Schützenfesten und so weiter, das gelockert werden soll. Also dieser im Vergleich zu dem Vorschlag, den die Grünen gemacht haben, die ja ein absolutes Rauchverbot haben wollen, dass außerdem bei privaten Veranstaltungen eine Ausnahme gemacht werden soll und dass eine Übergangsregelung für Gaststätten eingepflegt werden soll in das Gesetz. Für die Wirte, die beispielsweise bauliche Änderungen also vorgenommen haben in ihrem Gasthof, um halt zum Beispiel einen Nichtraucherraum und einen Raucherraum zu haben. Begründung, warum das nicht öffentlich war, wir wollen der SPD keinen Grund geben, darauf noch zu reagieren vor morgen. Daraufhin habe ich dann etwas länger diskutiert und habe gesagt, Jungs, ihr wisst gerade, dass ihr so ziemlich alles an Idealen verratet, was wir als Piraten eigentlich vorhaben. Unabhängig davon jetzt, wie das inhaltlich zu bewerten ist, was da vorgeschlagen wird, ihr geht an der Parteibasis vorbei. Ihr macht Politik 01 im Hinterzimmer, intransparent, weil es ist Politik und es ist nichts, was in irgendeiner Form jetzt, in meinen Augen zumindest nicht begründbar, in geschlossenen Räumen und nicht dokumentierbar gemacht werden soll. Ihr klaut einen Vorschlag von anderen, ohne das öffentlich zu machen. Und, das ist jetzt der inhaltliche Teil, ihr bringt da einen Änderungsantrag ein, von dem ihr wisst, dass er nicht mit dem Positionspapier übereinstimmt, was wir als Landesparteitag mal irgendwann beschlossen haben. Achim? Ja? An wen war das jetzt adressiert? Das ihr war jetzt im Prinzip so eine Wiedergabe von dem Telefonat. Okay, okay. Ja, unterschreibe ich so. Also habe ich richtig wiedergegeben, ja? Ja. Ja, ich habe da, wie gesagt, in der Fraktionssitzung versucht, gegen vorzugehen, aber bin überstimmt worden. Tut mir leid. Ich habe gerade mit Marsching darüber telefoniert. Der Marsching ist total aus dem Häuschen, deswegen total sauer. Ja, ich sag mal so, scheiße gelaufen. Und mit Michel drin in der Sitzung hätten wir das vielleicht noch irgendwie abwenden können. Aber jetzt ist es durchgegangen und wohl auch versandt worden. Ja, würde ich doch mal vorschlagen, wir als Landesverband machen dazu eine PM, kritisieren das, brandmarken das und stellen die Fraktion an den Pranger. Ist vielleicht auch nicht ganz so clever, weil diese... Besser jetzt als im Bundestagswahlkampf. Ja. Es muss den Knall geben. Ja, den Knall nämlich sonst nicht. Ja, dann tu mir einen Gefallen, dann lass uns auf den Michel warten. Der ist durchaus geneigt, da morgen mal ein bisschen grobe Späne fallen zu lassen. Also insgesamt läuft ja mehr falsch als das. Das ist ja nicht nur dieser eine Punkt jetzt. Da laufen ja einige Dinge falsch, die sich auch irgendwie aus dem falschen Selbstverständnis ergeben haben mittlerweile. Und ja, wir haben gerade jetzt diese ganze Sitzung, die bis jetzt gelaufen ist, wegtelefoniert, als Ansgar mir jetzt sagte, hör mal, das geht da gerade darum, bin ich jetzt hier reingestürzt. Ich würde euch wirklich bitten, da jetzt keinen Riesenfass aufzumachen, sondern tatsächlich eher dem Michel, mir und dem Daniel eventuell zur Seite zu stehen und dann zu sagen, okay, das sind die Probleme, lass uns mal unbedingt dringend drüber reden, vielleicht gleich noch, ich weiß es nicht, und mal gucken, ob wir da irgendwie anders intervenieren können als mit einer Gegen-PM, weil das sieht nach außen hin auch immer ziemlich bescheuert aus, ehrlich gesagt. Das hätten die Kollegen sich auch ein bisschen früher überlegen müssen. Wir hatten hier schon mal genau die Probleme auf dem Tapet. Da ja, ist doch keine drei Wochen näher. Ich weiß es. Ich sag's in dieser Sitzung. Es passiert irgendwie immer und immer und immer wieder. Also, ja, das geht nicht mehr. Ja, Radbert, ich weiß es. Ich saß in dieser Sitzung. Ich war dabei. Ich habe die Späne von euch abgekriegt. Ich krieg sie gerade schon wieder ab. Nein, kriegst du nicht. Kriegst du nicht. Also, vielleicht mal eben kurz. Ich mache jetzt mal auch einen Vorschlag. Also erstmal, ich glaube, Kai und ich sind uns da ziemlich einig. Was ich habe also heute auch, als ich da das Telefonat geführt habe, habe ich auch gesagt, ich sage, wir haben jetzt ein Problem. Ich sage, wir können keine PM rausbringen, weil worüber sollen wir berichten? Problem Nummer eins, wenn wir uns auf unser Positionspapier beziehen und morgen der Änderungsantrag veröffentlicht wird, wird jeder Journalist sagen können, was ist denn das hier? Die Parteibasis spricht so, die Fraktion spricht so. Problem Nummer zwei, das ist ja das, was eigentlich der Auslöser oder die Ursache war, warum ich überhaupt das mitbekommen habe, wie das gelaufen ist. Wir wissen noch nicht mal, wer da morgen sitzt. Also im schlimmsten Fall sitzt da jemand, der völlig unvorbereitet ist. Was jetzt, Kai, also das ist jetzt keine persönliche Schelte, du weißt, wie ich darüber denke, was in meinen Augen auch wieder höchst unprofessionell ist, weil das Nichtraucherschutzgesetz ist nicht irgendein, ich verlege eine Eisenbahnschwelle von Bielefeld A nach Bielefeld B Thema. Sondern das ist ein polarisierendes Thema und geht so ziemlich jeden hier in NRW an. Und da erwarte ich einfach von Fraktionsmitgliedern, dass sie gerade bei solchen Expertenanhörungen gut vorbereitet in diese Sitzungen gehen. Das ist offensichtlich morgen nicht der Fall. Ja. Ist exakt so, wie du beschreibst. Habe ich gerade auch nochmal auf der Liste gesagt. Da redet man gegebenenfalls oder bestenfalls ein paar Wochen vorher drüber und bespricht sich nicht einen Tag vorher und ist noch gar nicht klar, wer hingeht. Also das war auch heute wieder eine Situation, wo ich eigentlich nur mit dem Kopf geschüttelt habe, weil ich dachte, ey, da findet morgen diese seit Wochen gesetzte Veranstaltung, die Anhörung zum Nichtraucherschutzgesetz statt. Und dann sind die da betroffen sind, noch nicht im Klaren darüber, wer da morgen hingeht. Puh. Interessant ist auch tatsächlich der Verteiler, wer da alles eingeladen ist zu dieser Anhörung. Ich habe ihn eben ja mal hier in den Chat gepostet, sollte sich jeder mal angucken. Da kann man so einiges dran ablesen, was da abgehen wird morgen. Im Chat kommt gerade auf, dass Frank und Olaf da hingehen. Ja, kann sein. Ja, das ist definitiv so. Das hat sich dann aber wohl erst heute rausgestellt, weil sowohl der Daniel wurde heute gefragt, ob er da vertreten kann, als auch ich wurde gefragt, was wie es mit mir morgen da aussieht. Und zu dem Zeitpunkt wurde eben nicht kommuniziert, dass der und der da hingeht, sondern dass es irgendwie nicht klar ist, wer da hingeht. Von daher, dass der Daniel diese Mail geschrieben hat, ist nicht irgendwie, weil der Daniel jetzt irgendwen anrenden wollte, sondern der Daniel war sich absolut nicht im Klaren darüber, ob da jetzt überhaupt jemand hingeht. So wo war die Kommunikation im Vorfeld, bevor diese Mail heute gelaufen ist. Und welches ist der Grund, dass die Simone da nicht hingeht? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Also der Punkt ist aber in meinen Augen folgender. Ich will jetzt auch nicht irgendwie tot diskutieren, warum jetzt eine einzelne Person nicht kommt und eine andere dafür dahin geht, sondern das ist ein grundsätzliches Problem einfach. Wo ich keinen Bock mehr, also wo ich echt die Schnauze voll von habe und keinen Bock mehr drauf habe, lass uns das mal irgendwann in Ruhe besprechen und der Spruch, wir müssen unsere Kommunikation verbessern, weil das funktioniert nicht. Erstens wusste die Fraktion, dass wir als Landesverband das Thema auf dem Schirm haben. Der Oliver hat es ja bei einem anderen Thema, nämlich bei der Dichtheitsprüfung, hat das eigentlich wunderbar und richtig gut aufbereitet, auch auf der ÖA-Liste. Da hat er nämlich kurz geschrieben, das ist Stand der Dinge, das sind die Diskutanten und ich informiere euch, wenn wir ein Ergebnis haben, können wir sofort eine PM schreiben. Das ist in dem Fall wieder nicht passiert. Es ist auch nur deshalb jetzt hier heute Abend Thema, weil ich den Leuten wieder nachtelefoniert habe. Es ist nicht so, dass irgendeiner von der Fraktion sich an uns gewandt hat und gesagt hat, ihr wolltet da ja was machen, Achtung, wir haben da jetzt eine besondere Situation. Das Problem ist, wenn bei einem solch scheiß kleinen Thema schon die Ausrede hervorgeholt wird, wir müssen da einen nicht öffentlichen Teil draus machen, dann habe ich keinen Bock mehr auf diese Fraktion. Das sage ich jetzt so, wie es ist. Und ich habe auch keinen Bock mehr auf irgendwelche Sprüche von, wir müssen irgendwann mal die Öffentlichkeitsarbeit verbessern oder wir machen irgendwann mal gemeinsames Bergklettern oder sonst irgendwas. Das ist einfach, was da läuft. Das ist noch schlimmer als das, was die Hinterzimmerpolitik von SPD und CDU ausmacht, in meinen Augen. Daniel hat hier in der Sitzung gesagt, nicht öffentliche Sitzung mache ich nur noch mit, wenn es um personenbezogene Daten geht. Das ist vielleicht ein Monat her. Ja, wie ich gesagt, das auch gehört. Das muss ich mir persönlich auch echt auf die Fahne schreiben. Ich habe nicht dagegen interveniert. Keine Ahnung, das wurde von niemandem in Frage gestellt. Tja, tut mir leid, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also dazu mal, wir treffen uns ja am Samstag mit der Fraktion, also Vorstand und Fraktionsvorstand irgendwie und das werden wir dann thematisieren. Wer hat denn noch dagegen gestimmt, gegen die Aktion? Das sind 9 Stimmen dafür gewesen am Ende. Und es wurde aus den unterschiedlichsten Gründen dagegen gestimmt. Aber frag mich jetzt nicht, wer da wie abgestimmt hat. Der Daniel Düngel wird morgen auf jeden Fall eine Niederschrift des Protokolls irgendwie verlangen. Ich glaube, der Michel macht das heute Nacht schon, weil Michel konnte nämlich heute schon nicht nachvollziehen, was los gewesen ist in der Sitzung. Von daher, ja, mal sehen. Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß nicht, wer dagegen gestimmt hat. Ich weiß, dass ich dagegen gestimmt habe. 9 ist doch nach eurer Geschäftsordnung oder Satzung überhaupt keine qualifizierte Mehrheit, oder? Doch. Das ist eine einfache Mehrheit. Und es waren 17 Leute da, dann ist 9 die Mehrheit. Also das ist auch nicht der einzige Fall und also das ist jetzt, ich habe heute Abend, und das habe ich Daniel auch gesagt, für mich war da irgendwie jetzt so ein Punkt überschritten, wo ich auch gesagt habe, ich sage, Daniel, tut mir leid, das ist mir jetzt scheißegal, ich rede da heute in der ÖA drüber. Ich habe heute übrigens auch seinen Blog ebenfalls zitiert. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Ich find's auch total richtig so, dass wir darüber reden und so weiter, weil sowas kotzt mich an, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, die ganze Woche irgendwie, also erst nervt es mich einfach, dass die PM vom Daniel Schwert einfach logisch miserabel war zu dem Steuer-CD. Kommt über die Bildungsliste von Mitarbeitern der Fraktion, kümmert mal euch mal nicht um das Thema, das kriegen wir eh nicht durch, als ob das ein Argument wäre, ob wir im AK irgendwas machen oder nicht machen. Und jetzt das, ey, ich krieg's kotzen, echt. Also Fakt ist, und das werde ich auch, dazu stehe ich auch zu diesem Satz, ich werde das irgendwie auch thematisieren. Ich weiß, ich bin noch hier schwanger mit mir, ob ich selbst wieder einen Blogbeitrag schreibe dazu. Spätestens dann aber, wenn es wirklich mal irgendwann zu diesem sagenumwobenen Mitglieder der AGÖA oder des Presseteams treffen, mal die Fraktion, werde ich Leuten, die mir dann wieder irgendwie mit dummen Sprüchen kommen, so von wegen, ich bin nur meinem Gewissen gegenüber verantwortlich, weil da kommt jetzt noch was hinzu. Es ist auch klar, dass sollte es irgendwann mal zur endgültigen Abstimmung über dieses Nichtraucherschutzgesetz kommen, dann wird es auch keine einheitliche Fraktionsmeinung dazu geben, trotz Positionspapier. Also es werden die Leute wieder individuell abstimmen. Und denen werde ich sagen, Leute, dann tut euch doch selbst einen Gefallen und tut uns einen Gefallen, tretet aus der Partei aus, genießt 5 glückliche Jahre als fraktionslose Abgeordnete und gut ist. Ja, go for it. Der Michel hat gerade in die gleiche Richtung geredet. Das ist ja das, was ich sage. Ne? Jeder Pups wird zu Gewissensentscheidungen erklärt. Und da haben die Fraktionsmitglieder, die so denken, die haben irgendwie im Kopf, ich bin jetzt Abgeordneter und wenn ich Abgeordneter bin, kann ich jetzt 5 Jahre lang mein persönliches Ding fahren und das, was ich persönlich meine, denn es gibt ja keinen Fraktionszwang. Ich glaube, wir haben damals die Fragen nicht klar genug gestellt. Ich möchte mal kurz was sagen. Hilarius, wenn du Sachen über Mailinglisten verbreitest, erzähl sie bitte ganz und erzähle nicht so einen Unfug. Danke. Ich habe keinen Unfug geredet. Ich habe mit keinem Wort auf der Liste vom AK-Bildung gesagt, dass ihr euch nicht damit beschäftigen sollt. Ich habe gesagt, es ergibt keinen Sinn aufgrund der Lage, wie sie ist. Und wenn du dann antwortest, ich soll nicht mit einer Landtagsadresse auf der E-Mail-Liste schreiben, ist der Einzige, der sich da lächerlich macht, du. Könnt ihr das bitte unter euch? Also, hört ihr, glaube ich, gerade gar nicht hin, oder? Ich auch so. Reicht schon, danke. Also der Punkt ist einfach, ich drösel das jetzt nochmal auf. Nummer eins, jetzt mal unabhängig von der Intransparenz. Nummer eins ist, da wird was von einer anderen Partei geklaut, was ja durchaus in Ordnung ist, wenn man das vielleicht im Gespräch mit dieser Partei macht und sagt, das ist eine Idee in Anführungszeichen, mit der könnten wir konform gehen. Also wie gesagt, auch jetzt unabhängig von dem Positionspapier und der Entscheidung unseres Landesparteitags. Aber man klaut es nicht, macht es dann in einer nicht öffentlichen Sitzung, so nach dem Motto, die Arschlöcher, dann haben sie morgen Zeit zu reagieren darauf, lass uns das lieber im Geheimen machen und dann stellen wir den Änderungsantrag heute und wenn der morgen dann veröffentlicht wird im Landtag, dann sehen wir, keine Ahnung, 20 blöde SPD-Gesichter. Das ist niveaulos in meinen Augen. Und ich also, das ist ja nur ein Punkt. Ja. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass jetzt wieder jeder Journalist völlig zurecht schreiben kann, was ist denn hier mit eurem neuen Politikstil? Ist das der neue Politikstil? Das wird kommen. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, wenn da Journalisten darauf aufmerksam werden. Problem Nummer zwei, so wie Daniel mir das heute auch erklärt hat, dieser Änderungsantrag ist ja so ein bisschen aus der Not geboren, sodass, so nach sinngemäß jetzt, wir wollen damit das Allerschlimmste verhindern und wenigstens gibt es hier und da noch eine kleine Aufweichung. Auch das ist diskutabel, aber das ist genau einer der Punkte, wo ich sage, bitte dann sowas doch öffentlich diskutieren und auch die Partei mit einbeziehen und nicht eine nicht öffentliche Sitzung machen und dann den Rest der Partei und den Rest der Wähler von uns übrigens auch, die gesagt haben, Mensch, klasse Partei, die sind gegen diese Bevormundung, vor den Kopf zu stoßen, weil das macht ihr nämlich damit. Ja, ich gehe da noch viel weiter. Die Punkte, die da jetzt zu Ausnahmen gemacht werden, halte ich für gar nicht relevant. Also das, was die SPD da jetzt haben will, ist gar nicht das, was wir haben wollen. Gegenteil, Theorie, aber ich sehe das eher so, wenn man den Antrag bringt, die SPD bringt den Antrag ja auch, dann sieht das so aus, als wären wir da alle einverstanden und würden dann diesem Gesamtantrag am Ende zustimmen. Das sehe ich aber gar nicht. Ich habe heute den Andi NRW angeschrieben, der hat leider noch nicht geantwortet. Eigentlich würde ich gerne ein komplett neues Nichtraucherschutzgesetz schreiben, weil auch gar nicht zu sehen ist, wenn jetzt das alte so weit ändern kann, dass das irgendwie in eine Form passt, wo es allen gerecht wird. Ich finde da überhaupt nichts in diesem Entwurf, der da jetzt eingeht, was wirklich unsere Position stützt. Und ich finde vor allen Dingen nicht, dass man jetzt, nachdem das dann irgendwie gelaufen ist, danach dann noch die anderen Dinge hinterher schieben sollte, wie die E-Zigarette und die Shisha-Bars zum Beispiel, die da ja eigentlich auch platt gemacht werden. Ich gehe überhaupt nicht mit diesem Entwurf konform, auch weil ich sage, naja, gerade die Brauchtumsveranstaltungen sind die, wo ich gesagt hätte, okay, die will ich eigentlich gar nicht vom Nichtraucherschutzgesetz ausnehmen, weil wofür? Wem dient das? Und jetzt nur sich auf das wirtschaftliche Argument zu versteifen, finde ich auch zu schwach. Und diese Privatveranstaltung, naja, wenn ich eine faire Lösung finde, sprich eine Quotierung der Kneipen, was ich auf der NRW-Liste schon mal vorgeschlagen habe, dann stellt sich das Problem gar nicht. Dann habe ich nämlich Kneipen, wo ich offiziell rauchen kann und dann kann ich auch meine privaten Veranstaltungen genau da reinlegen, wenn ich da rauchen will. Also ich finde in diesem Entwurf, in diesem Antrag eigentlich nichts, was ich gerne unterstützt gesehen hätte. Also gar nicht. Ich möchte euch nach aktuellem Anlass einfach mal drei Tweets vorlesen. Robert Stein, der heute Abend mit Walter Borjans ein Gespräch hat, schreibt, Walter Borjans gegen mehr Bürgerbeteiligung. Erwin Lupo, also Daniel Düngel, schreibt, Diplomat ist der Elsbold ja nicht, aber auf den Boden der Tatsachen holen kann er schon. NetNRD schreibt gerade, Elsbold, dein Rückpampe geht mir auf den Geist. Ja, da möchte ich echt an alle mal appellieren, so persönliche Animositäten echt mal wegzulassen. Also vieles in der Diskussion wird einfach verhindert, weil persönliche Spannungen existieren und das nervt mich eigentlich fürchterlich. Kai, lassen wir mal die persönlichen Spannungen mal außen vor. Ich gebe dir da aber übrigens recht, dass das nicht sinnvoll ist. Jetzt ist doch die Frage eigentlich, wie denn jetzt ÖA bzw. Landesverband darauf reagiert und die Frage, es wurde ja von Radbett schon in den Raum gestellt, am liebsten möchte ich eine PM schreiben, Achim sagt, geht nicht. ist aber auch erstmal nebensächlich. Ich ärgere mich gerade richtig schwarz, weil der Steuer-CD ist die Nummer genauso gelaufen. Da haben wir uns auch anhören müssen. Das ging ja nicht, das musste alles nicht öffentlich sein, das musste alles total geheim sein. Jetzt haben wir wieder die Nummer mit, ah nee, das können wir ja nicht öffentlich machen. Genau das, was die Piraten alle immer nie haben wollten, passiert jetzt zum wiederholten Male. Es beim letzten Mal wurde dann gesagt, ja, ist alles ein bisschen blöd gelaufen. Es ist jetzt auch mal wieder ein bisschen blöd gelaufen und eigentlich können wir die Uhr nachstellen. Es wird wieder ein bisschen blöd laufen. Und das ist für mich so die Kernfrage. Wie läuft das weiter? Ist das dann wieder so, dass wir, ich bin sofort fertig, dass man sich dann im Landesverband überlegt, oh, wie können wir das deckeln? Wie können wir das darstellen, dass es nicht ganz blöd rüberkommt, um die Sache einigermaßen zu heilen? Aber geheilt wird es nicht, weil genau die Nummer wieder passiert. Und Kai, es ist definitiv kein Angriff gegen dich. Nee, okay, gefressen. Ja, da würde ich einfach sagen, bleibt alle ein bisschen länger. Der Michel ist auf dem Weg nach Hause, der kommt ganz bestimmt noch. Lass uns drüber reden. Der Michel ist, wie gesagt, auch jetzt auf dem Standpunkt, er möchte im Prinzip morgen mit der Axt dazwischen hauen. Ich habe ihm gesagt, naja, kann ich verstehen, aber lass das mit der Axt sein, weil wir müssen uns echt darum kümmern, was passiert da in der nahen Zukunft, wie geht das weiter. Vieles ist einfach fehlende Regeln, schlechte Kommunikation und individueller Fu, wie ich weiß nicht, wer es gerade sagte, hier, ich bin ein freier Abgeordneter, ich kann alles machen, ihr könnt mich mal. Kai, ich muss ja da an einem wesentlichen Punkt widersprechen. Ich habe ja auch so ein bisschen Einblick in die Fraktionsarbeit, allerdings mehr durch die Telefonate mit einigen Fraktionsmitgliedern. Für mich ist das im Moment, verzeih mir die drastischen Worte, eine Eiterbeule. Und ich steche eine solche Eiterbeule lieber sofort auf, als dass es kurz vor der Wahl in Niedersachsen passiert. Das ist nämlich eh schon abgeschrieben, Niedersachsen, in der Öffentlichkeit. Und dann habe ich lieber sowas jetzt. Nummer zwei, wir können keine Pressemitteilung oder ähnliches rausgeben. Der Grund ist einfach folgender. Wir haben keine Informationen. Das ist das Problem. Und wenn wir jetzt eine Pressemitteilung herausgeben, in der wir einfach nochmal auf unser Positionspapier verweisen, dann wird spätestens morgen wird die berechtigte Frage kommen, ja, was ist denn da mit euren Fraktionsmitgliedern? Und wenn sie nicht morgen kommt, wird sie dann allerspätestens im November kommen, wenn dann die endgültige Abstimmung ansteht, weil das Ding wird in den Medien breitgetreten, wenn es abgestimmt wird. Weil das ist, wie gesagt, etwas, was jeden erwachsenen deutschen NRWler betrifft. Mich würde jetzt mal interessieren, bei den Anwesenden hier, einfach nur mal persönlich die Sichtweise, einfach mal tatsächlich eine Distanzierung von der Fraktion, was dieses Vorgehen, es geht um das Vorgehen in erster Linie, eine Distanzierung oder nee, lieber nicht, wir versuchen das zu deckeln. Egal, ob es eine PM gibt oder nicht, das würde mich jetzt einfach mal so ein bisschen interessieren, so ein paar Meinungen hören. Sehe ich das überzogen oder sieht Achim das überzogen oder muss man das wieder hinnehmen? Was meint ihr? Ja, wir können das ja parteiintern halten. Ich meine, es ist ja nicht unbedingt auch wirklich sinnvoll, das der Presse vorzuflennen, ne? Aber wir können da zum Beispiel ins nordrhein-westfälische Liquid Feedback gehen. Dann eine Initiative starten. Bitte, liebe Fraktion, wir stellen uns das anders vor und zwar so. Punkt, Punkt, Punkt. Bitte in Zukunft so machen. Und dann kann sich jeder, der hier in Nordrhein-Westfalen im Landesverband angehört, dazu für entscheiden oder nicht. Das Problem ist, das hat mir der Daniel heute auch gesagt, also der Danny Crane, wie er jetzt laut links im Chat ab sofort heißt, das geht leider nicht in die Köpfe der rein, die es betrifft. Wenn sie es überhaupt wahrnehmen, also wahrnehmen heißt lesen. Gut, das hat für mich aber auch ein bisschen was wie jetzt, also ich habe jetzt lange zugehört und es ist für mich ein bisschen eine Kiste. Wir haben diese Leute in den Landtag gewählt. War diese Wahl richtig oder falsch? Egal. Denn wir als Piraten haben sie gewählt. Wir haben sie auf die Liste gesetzt und sie sind gewählt worden. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können sie natürlich unter Druck setzen. Dann würden wir uns aber in eine Rolle des Kardinal Richelieu als graue Eminenz im Hintergrund schicken. Wir könnten zum Beispiel sagen, alle Leute, alle MDLs, die auf Parteilinie sind, werden von uns unterstützt, alle anderen nicht. Und das muss ich sagen, finde ich diskussionswürdig. Nein, die Frage ist jetzt erstmal meiner Meinung nach, also die Frage, die ich gestellt habe, ist, müssen wir wieder damit rechnen, dass nicht öffentliche geheime Dinge gemacht werden, weil es immer irgendwelche Gründe gibt, etwas nicht öffentlich zu machen? Das ist das, was mich am meisten aufregt, weil es jetzt das zweite Mal genau so gelaufen ist und zwar doch in einer entscheidenden Sache. Da geht es jetzt gar nicht mal darum, ob das mit dem Inhaltlichen so gut gelaufen ist oder nicht. Das wäre dann der zweite Punkt. Was du sagst, Klaus, damit hast du recht. Dafür soll es ja eben keine Fraktionsdisziplin geben. Aber die Frage stelle ich zuerst. Wenn sich jemand von den MDLs auf die Bühne gestellt hätte mit den Worten, ich möchte nicht öffentliche Sitzungen haben, weil es nun mal sein muss, dass es Dinge gibt, die alle nicht wissen dürfen. Dann wäre er nicht gewählt worden. Richtig, weil es auch ziemlich naiv wäre. Denn solche Hinterzimmergespräche muss es geben. In dem Ausmaß vielleicht oder in dem Zusammenhang, der jetzt da ist, vielleicht nicht. Aber es muss Hinterzimmergespräche geben, weil es manche sensiblen Informationen gibt, die einfach nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Aber dazu fällt jetzt dieses Beispiel überhaupt nicht drunter. Also nicht zu dem Thema. Da bist du jetzt wie Seitix hier im dicken Engel. Da muss ich ehrlich sagen, das Thema ist mehrfach diskutiert worden. Wozu darf es Dinge in der Fraktionssitzung als nicht öffentlich geben? Und gerade bei so einem Thema, was nun oberöffentlich ist und wo wir im Endeffekt nur gewinnen können, je öffentlicher wir es machen, finde ich das wirklich unvorstellbar, was da passiert. Vollkommen d'accord. Es gibt Themen, die nicht öffentlich sein dürfen, und es gibt Themen, die öffentlich sein müssen, und dazu fällt dieses Ding, fällt dieses Thema. Meine Rede. Ich möchte das jetzt mal eben kurz ergänzen, was Andreas gerade gesagt hat. Zwei Dinge. Ich ergänze das jetzt mal um zwei Dinge, die jetzt bekannt sind. Und ich möchte auch jeden einfach mal dazu einladen, sich das Archiv der 20 Piraten anzuschauen. Das kann man ja nachlesen. Und dann könnt ihr eure eigenen Schlüsse daraus ziehen, wenn ihr euch einfach mal die Quote der politischen Diskussion, also ich rede jetzt nicht davon, dass auf der Liste eine Pressemitteilung veröffentlicht wird, beziehungsweise die Antwort einer kleinen Anfrage veröffentlicht wird, sondern der politischen Diskussionen, die auf dieser Liste stattfinden. Das ist nämlich unter 5%. Und dann solltet ihr noch wissen, dass sie eine interne Liste haben und hier und da schon mal eine Mail rauskommt auf die öffentliche Liste, die eingeleitet wird mit, ich weiß nicht, warum das auf der internen Liste stehen muss. Ja, ich meine, wenn man zusammen in so einem Landtag sitzt, dann muss man Diskussionen ja nicht unbedingt über Mailinglisten führen. Aber ja, offensichtlich finden die ja gar nicht statt, weil die Kommunikation innerhalb der Fraktionsmitglieder funktioniert ja in vielen Fällen auch nicht. Aber das können wir jetzt nicht beurteilen, also beziehungsweise ändern. Das ist deren Ding. Ja, aber das ist richtig. Also deine Aussage. Ja, also entsprechend Liquid Feedback Inni wäre ich nach wie vor noch für, um das innerhalb des Verbandes aber mal an eine etwas größere Glocke zu hängen. Und ne, können wir ja gemeinsam entwerfen, vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren, was man sich so unter Gewissensfreiheit versus Fraktionszwang vorstellt. Ne? Ich meine, wenn es da um so Sachen geht, wie anderen Ländern den Krieg zu erklären, Kosovo und so weiter, okay. Aber Fraktionsgesetz? Den gibt's nicht. Es gibt Fraktionsdisziplin offiziell. Ja, super. Ich meine, da ich so ungern ich es tue, aber da muss ich ja in Kubicki auch mal recht geben. Ne? Wenn man seine eigenen Parteifreunde nicht mal überzeugen kann, sieht das schon ein bisschen ärmlich aus. Wir verlangen ja, dass die Abgeordneten nur ihrem Gewissen verpflichtet sind. Und wir sind gegen jeden Fraktionszwang. Also das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Also eigentlich dann können wir uns das ganze Gebrabbel sparen von wegen Bürgerbeteiligung, und wir hören auf das, was die Leute wirklich wollen, und wir sind eine Mitmachpartei, und weil dann ist es egal. Dann wählst du irgendwann mal nach dem Zufallsprinzip Leute, die in irgendein Parlament einziehen, und dann können die schalten und walten, wie sie wollen. Wenn du wählst Leute, die dafür einstehen für so etwas, das haben wir aber nicht getan. Wir haben die Erstbesten, die ihre Netzwerke gespannt haben, die haben wir auf die Liste gesetzt, anscheinend vor einem Jahr. Ja, also wir haben nicht die Creme de la Creme gewählt, sondern wir haben einfach Menschen gewählt, die keine moralische Besonderheit sind, sondern es sind einfach nur Menschen, die ihren eigenen Wünschen etc. verpflichtet sind und nicht nicht verpflichtet sind der Wählermeinung. Die sind gewählt worden, damit müssen wir jetzt einfach mal leben, die nächsten 4,5 Jahre. Nächstes Mal wählen wir bessere. Nein, also dass wir damit leben müssen, sehe ich jetzt mal nicht so, weil natürlich hast du keine Fraktionsdisziplin und natürlich hast du keinen direkten Einfluss auf die Abgeordneten, aber deswegen musst du doch als Landesverband oder als Basispirat trotzdem die Möglichkeit haben zu sagen, hör mal, tut mir leid, aber so kann ich euch jetzt echt nicht mehr unterstützen oder kann ich euch nicht wiederwählen oder was immer. Die Kritik muss ja doch auch kommen. Also ich erinnere mich da an Gespräche mit Daniel Düngel, wo wir da gesessen haben und gedacht haben, what the fuck, wir haben jetzt hier irgendwie was auf der Mailingliste der 20 Piraten, wo wir jetzt denken, boah, das müsste jetzt eigentlich richtig laut knallen im Landesverband NRW, und da kommt nix, da kommt aus der Basis nix. Und ich frage mich halt, warum das so ist. Es gibt doch durchaus Kritik, die anzubringen ist. Die muss nur auch angebracht werden, die muss nur auch mitgeteilt mitgeteilt werden. Und ich wundere mich schon, dass ist da tatsächlich so dieses, wir vertrauen ihnen jetzt erstmal, die machen ihren Job schon gut, und dass es da dann am anderen Ende irgendwelche Leute gibt, die sagen, oh, unhaltbar, untragbar, unwählbar und was weiß ich nicht, und da rumfuchteln mit ihren Namen, dass die Kritik dazwischen aber überhaupt nicht kommt. Die kriege ich jetzt wieder heute Abend hier zu hören. Das ist genau das Gleiche, kann ich jetzt den Vorwurf wieder zurückgeben. Genauso wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, äußert bitte eure Kritik, ist das in der Zwischenzeit auch nicht passiert. Genauso wenig wie wir uns jetzt irgendwie an das gehalten haben, was wir beim letzten Mal besprochen hatten, nämlich direkt wach zu werden und zu sagen, nee, Moment, kann nicht sein, nicht öffentlich kann jetzt nicht sein, sondern es muss öffentlich sein. Genauso wenig seid ihr im Prinzip eurer, ja, aus meiner Sicht auch Kontrollpflicht nachgekommen. Richtig. Ich muss dir da an zwei Punkten widersprechen. Nummer eins ist, wir haben ja versucht, ein Gespräch zu führen. Das hat nicht stattgefunden. Das sollte vor 5 Wochen oder 6 Wochen sein. Das hat bis heute nicht stattgefunden. Nummer zwei, und nicht aus Gründen, die Öffentlichkeitsarbeit, also die AGÖR, zu vertreten hat. Nummer zwei, ich will jetzt einfach mal viele von den Leuten, die halt hier und da ein bisschen was machen oder auf Stammtischen sitzen, etwas in Schutz nehmen, weil nicht jeder die Zeit und die Lust hat, sich mit so vielen Details zu beschäftigen. Auch nicht jeder mal eben zwischendurch, wie ich das tue, mit dir, mit Michelle, mit Daniel oder sonst wem telefoniert und sich eine Stunde Zeit nimmt und dann auch ein paar Dinge, ja, in ganz anderen Kontext stellen kann. Oder Informationen bekommen. Das liest auch nicht jeder die 20 Piratenliste. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich würde es ja auch nicht lesen, wenn ich nicht hier Pressepirat wäre. Das hat auch damit zu tun, dass vielen Leuten gar nicht klar ist, wie viel bei euch Scheiße läuft. Darf ich noch mal als Basis was sagen? Ja. Ich bemühe mich tatsächlich, da wo ich Kontakt habe, auch Kritik zu äußern. Und das mache ich persönlich. Das habe ich bei Nico bezüglich der Steuer-CD gemacht. Das habe ich bei Frank gemacht. Die Rückkopplung kommt. Nur letztendlich ist die Antwort immer, ich darf das machen. Konkret im Zweifelsfall bei Dietmar Schulz. Der sagt das auch sehr direkt. Und das hat immer damit zu tun, dass es sehr, sehr hoch gewichtet wird, dass jeder Abgeordnete frei ist in seiner Entscheidung. Und sobald, und ich würde das nie tun, man sagt, einigt euch doch mal, wird dieses Argument kommen, ja. Ich weise öfter darauf hin, wir müssen nach außen wirklich irgendwie trotz aller Freiheit von Fraktionsdisziplin und allem anderen geschlossen dastehen und eine Strategie verfolgen. Aber das wird dann nicht gehört. Ich komme mit der Einzelkritik weiter, das wird gehört, die Argumente werden ausgetauscht. Das Ergebnis ist dann, wir sehen das eben anders. Aber der Versuch, mal darauf hinzuwirken, einigt euch mal, tretet mal gemeinsam auf, der wird völlig überhört, ist mein Eindruck. Und damit meine ich jetzt keinen persönlich. Wie gesagt, ich habe nur mit diversen persönlich gesprochen und ich möchte jetzt hier keinen explizit nennen, der das so gesagt hat, aber das ist mein Eindruck. Ich möchte auch noch mal daran erinnern, ich habe ja diese Woche auf unserer Liste, auf der ÖA-Liste, Kritik an der PM vom Daniel Schwert geäußert oder beziehungsweise gesagt, bitte sag mir, dass ich irre, weil da einfach ein riesen Logikloch drin steckt und dass ich das eigentlich einfach erschreckend fand, dass diese PM überhaupt rausgegangen ist. Das ging mir auch so, ja. Ich hatte gehofft, dass ich mich irre. Es hat mir bisher noch keiner gesagt, dass ich mich irre, also denke ich mal, tue ich es nicht. Aber ich bekam vom Robert gesagt, ich soll auch besser die Füße stillhalten. Es wäre eine öffentliche Liste. Und der Daniel hat sich tierisch aufgeregt, dass ich ihn angreife. Dabei war das kein persönlicher Angriff, sondern nur ein Erschrecken. Und also da kommt von mir jetzt eine Kritik. Und die einzigen Antworten sind, mach mich nicht an oder halt die Füße still. Ja, das kann es nicht sein. Entschuldigung. Genau. So geht es mir auch. Ja, diese PE war inhaltlich dumm. Sorry, anders kann ich das nicht sehen. Aber wo auch immer man das anbringt, es ist entweder ein Angriff auf die Fraktion oder ein Angriff auf die Person, aber es kommt nie mal jemand, der setzt sich mit den Argumenten auseinander, was denn daran dann gegebenenfalls nicht dumm ist, ja, wenn man das einfach so plump sagt. Geschweige denn, dass er mal vorher seinen PM-Entwurf vielleicht auf die UA-Liste posten würde, dass man wenigstens mal die Rechtschreibung korrigieren kann. Wenn schon sonst nichts. Geschweige denn, man erinnert sich vielleicht mitarbeiten. Ja, also ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was der Ingo da, ich meine, der Ingo steht da und als Verantwortlicher drunter. Ehrlich gesagt, an mir wäre das Ding nicht vorbeigegangen. Ich hätte das nicht rausgeschickt. Ja, nicht als Verantwortlicher. Da möchte ich bitte eingreifen. Und zwar, ich sag mal ganz platt, dass die einzige Abteilung, die wirklich funktioniert, ist die Öffentlichkeitsarbeit bei uns, ist die Presse. Das könnt ihr jetzt alle anders sehen, das ist mir relativ egal. Der Ingo, ich nehme jetzt mal Wetten an, wann der hinschmeißt. Der ist ständig irgendwie am Ausbügeln, am Telefonieren. Der Achim kennt das vermutlich auch. Und ja, kann ich bestätigen. Der Ingo tut mir auch leid übrigens. Und ich würde da tatsächlich gerade jetzt von der ÖA vielleicht erwarten, dass die sich da mal hinter den Ingo stellt. Und da werden auch Diskussionen noch anstehen, wie wir das mit den PMs in Zukunft handhaben, weil ich habe so das Gefühl, wir haben PM und kleine Anfragenwettbewerb bei uns, von dem ich nichts weiß. Aber auch das hatten wir vor Wochen schon mal. Das ist nicht primäre Aufgabe der Pressearbeit, jetzt jeden Tag irgendwie 2-3 PMs rauszugeben, sondern eigentlich sollten die sich konzeptuell um Dinge kümmern und Pressearbeit ansonsten auch anderweitig gestalten. Da gibt es bestimmt genug Dinge zu tun, außer PMs schreiben. Richtig, der hätte zum Beispiel super Ideen für das Agenda-Setting. Das ist ein wahnsinnig kreativer Mensch. Das habe ich schon nach 2 Stunden gemerkt, wie man sich mit dem unterhalten hat. Ja, der dann, könnte wesentlich viel mehr reißen. Auch so. Dann tut mir einen Gefallen, sprecht den Ningo an, stärkt ihm den Rücken, weil ich glaube, abseits dessen, dass er da momentan so ein bisschen verzweifelt ist, ist er jemand, der eine Kompetenz mitbringt, die wirklich, ich sag mal, outstanding ist. In ganz vielen Situationen habe ich schon gemerkt, oh, what the fuck, der weiß ja richtig gut Bescheid, der Junge, der ist richtig gut. Und das tut mir auch echt leid, was da läuft für ihn, aber er ist da so ein bisschen auf dem verlorenen Posten und wenn man das nicht mitbekommt, jetzt habe ich es mal wieder mitbekommen, dann werde ich mich auch wieder dahinter stellen, aber wenn man es nicht mitbekommt, dann kann man es nicht korrigieren. Und das war auch gerade Thema im Gespräch zwischen mir und Michelle. Also da muss definitiv auch was passieren und es wäre ein echter Verlust, wenn der gehen würde. Von daher, ich würde echt sagen, ich sag jetzt nicht wieder, wir treffen uns, weil das geht in die Hose. Na doch. Aber das müssen wir letztendlich machen, das geht gar nicht anders. Also wenn müssen wir einladen, glaube ich, langsam. Ich werde das Gespräch von heute oder das, was jetzt hier gesprochen wurde, auch mitnehmen. Samstag treffen wir uns ja, Vorstand und Vorstand. Und dann versuchen wir da mal irgendwie drüber zu reden. Fitz, ich hätte eine Bitte mal. Du bist Landesvorsitzender. Hast du eine Meinung, die du hier auch äußerst? Mal, also mich würde deine persönliche Meinung einfach mal interessieren. Kommt die wieder auf irgendeine Mailingliste? Nein, nicht von mir. Wir zeichnen auf und ich will das auch nicht vernichten eigentlich. Krähennest haben wir da und aktiv. Ich finde das einigermaßen unglücklich, wie es da im Moment läuft und ich werde das auf jeden Fall auch mit dem Joachim und mit der Moni ansprechen am Samstag. Das ist das Statement, Punkt. Also ich finde die Tweets, so wie sie jetzt gerade so über Twitter laufen, die finde ich bezeichnend eigentlich für den Diskussionsstil und Stand, beziehungsweise den Standpunkt einiger Fraktionsmitglieder. Jetzt mal Beispiele? Ja. Daniel Schwert schreibt, oh, wir müssen unsere parlamentarische Arbeit vor Arbeitsbeginn mit der AGÖA abstimmen, Fragezeichen. Was man so unter parlamentarischer Arbeit versteht. Also ist irgendwie auch, ist auf einem, für mich auf einem Niveau beziehungsweise Verständnislevel, wo ich so tief kann ich gar nicht ansetzen, dass ich da jetzt noch diskutieren möchte. Also ich finde es hochinteressant, was hier abgeht. Also sowohl in der Fraktion als auch jetzt gerade hier in diesem Raum. Es ist für mich eigentlich ein Zeichen, dass die Fraktion keine Ahnung hat, wie sie mit den Menschen, die sie gewählt haben, umgehen soll. Und die AGÖA keine Ahnung von der Psychologie der Macht hat. Denn das stimmt nicht. Also das stimmt lass mich, nicht. Ich möchte ganz kurz nochmal ausführen. Solche Tweets zeigen einerseits eine sehr große Unsicherheit und sie zeigen ein großes Wollen, dass sie geliebt werden. Andererseits haben sie aber keine Ahnung. Unsere Aufgabe muss es sein, sie haben keine Ahnung, wie sie geliebt werden können. Das ist nicht eigentlich Arbeit der ÖA, sondern es ist Arbeit der Marketingabteilung einer Fraktion, dass sie den Fraktionsmitgliedern den Arsch aufreißt und ihnen sagt, womit sie ihre Freunde, ihre Parteifreunde, die Leute, die sich für sie krumm legen, auf ihre Seite kriegen und andererseits natürlich dann so die Öffentlichkeitsarbeit einfach stolz drauf ist, für diese Leute arbeiten zu dürfen. Das ist in dieser Stunde, wo ich jetzt zugehört habe, die meiste Zeit ganz deutlich geworden, dass es da unglaubliche Diskrepanzen gibt und wovon anscheinend keine Seite, keine der beiden Seiten eine Ahnung hat. Jetzt haben wir das Problem jetzt, ist, jetzt dass, mich tot. Pass mal auf, das Problem ist doch einfach, es hat bisher seit Monaten jede Menge Angebote gegeben, wie wir von der Parteiseite AGÖA und auch Fraktionen und Landtag und Vorstand entsprechend vernünftig zusammenarbeiten können. Und das ist bisher aus Gründen nicht, hat es nicht stattgefunden. Und das ist mittlerweile schon eine Geschichte, wo man sich wirklich fragen muss, wie kann das sein in einer Partei, die auch so gut funktioniert, wie sie in NRW funktioniert, dass diese Verbindung nicht zustande kommt. Da muss man sich wirklich fragen, wer sitzt da und verhindert diese Dinge? Warum werden diese Dinge verhindert, wenn doch so viel Herzblut, so viel Energie, so viel wirklich Arbeit reingesteckt wird auf beiden Seiten und man findet nicht zueinander? Das finde ich wirklich eine Sache, die muss man mal ganz konsequent wirklich hinterfragen. Und ich hoffe, dass der Fitz das am Wochenende macht, weil da muss der Knoten durchschlagen werden. Und der Einzige, der immer hier sitzt, ist der Dave, der die Dinge verpasst kriegt. Und die anderen twittern drumherum. Was soll der Quatsch? Da muss ich ehrlich sagen, bin ich völlig enttäuscht drüber. Also es ist nicht nur der Kai, es ist auch der Oliver, den ich auch gerne mal in Schutz nehmen möchte, weil er sich auch bemüht. Und der Daniel Düngel auch, also wie gesagt, ich habe heute mit Daniel sehr lange telefoniert und also der Michel, der Kai, der Oliver, die waren ja auch in der Öffentlichkeitsarbeit vorher schon, bemühen sich zumindest, wenn es zeitlich irgendwie passt, hier reinzukommen, und wenn das nicht funktioniert, telefoniert man mal oder tauscht E-Mails aus oder ähnliches. Also ich will da jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Das Problem ist einfach wirklich bei einigen anderen, ich will sie jetzt auch nicht alle beim Namen nennen, das fängt schon damit an, das wurde heute ganz kurz angesprochen, also dieses Treffen zum Beispiel AGÖR, sprich oder Presseteam und Fraktion, da wurde ernsthaft in der Fraktion diskutiert und empfohlen, das Ding auch nicht öffentlich zu machen. Da habe ich heute auch nur gesagt, ich sage, wenn ihr das nicht öffentlich macht, komme ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Aber das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, dass den Leuten, oder ich weiß nicht, ob das Problem ist, dass da Fehler entstehen und man weist auf Fehler hin und weist darauf hin, dass es anders besser geht. Ich weiß es nicht. Oder ob einige kritikresistent sind oder wirklich denken, ich bin jetzt gewählt, also bin ich der König. Das kann ich nicht beurteilen bei einzelnen Personen. Wir haben Menschen gewählt, die keine politische Erfahrung haben, die keine Erfahrung im Kompromiss haben, die keine Erfahrung in der Diplomatie haben, sondern die jetzt, wie du es gerade gesagt hast, Achim, die jetzt an Punkt 2 oder 3 denken, meine Güte, ich vertrete jetzt 18 Millionen Deutsche. Ich bin etwas Besonderes. Und das haben sie nicht gelernt, dass sie eben mit anderen Menschen zusammenarbeiten müssen. Das haben sie nicht durch Basisparteiarbeit gelernt in den 3-4 Jahren vielleicht vorher, sondern sie sind jetzt in einer Position, in denen nicht alle, sondern manche vielleicht ein bisschen einen Überflieger haben. Und das ist eigentlich die Aufgabe auch, eine der Aufgaben, sie mal ein bisschen runterzuholen. Also ich möchte jetzt hier auch keine Tiefenpsychologie betreiben. Für mich ist es eigentlich ziemlich simpel und reduzierbar auf folgende Punkte. Wir sind eine Partei, die sich Transparenz auf die Fahnen geschrieben hat und bei einem simplen politischen Thema, bei dem die Richtung des Landesverbands durch den Landesverband eigentlich klar ist, wird aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, hinter verschlossenen Türen irgendwas ausgeheckt. Was ähnlich in die Richtung geht wie die Anzeige, so nach dem Motto, man will hier irgendwie... Sorry? Man will hier Politik spielen. Das Gefühl habe ich manchmal. Ich habe manchmal das Gefühl, die sitzen da und spielen Risiko. Also nicht, dass sie Politik machen und reden und diskutieren und Kompromisse erarbeiten, sondern dass es darum geht, anderen eins auszuwischen. Wenn man sich die ein oder andere kleine Anfrage anschaut, das hat auch eher verhörähnlichen Charakter und weniger aufklärenden, wenn ich ehrlich bin. Hinzu kommt, dass bei vielen kleinen Anfragen, wenn die Antworten kommen, mit den Ergebnissen nicht mehr weitergearbeitet wird. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Also ich habe es bei vielen kleinen Anfragen gesehen, da kommt dann die Antwort. Dann wird vielleicht mal eine Pressemitteilung dazu geschrieben, aber das ist auch eher selten. Aber es wird nicht weiter in der Öffentlichkeit damit gearbeitet oder diskutiert. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie, dass da jeder so ja auf irgendwie so einen psychologischen Prüfstand gestellt wird. Ich will einfach nur, ich habe keinen Bock, Parteipolitik zu machen, wenn ich weiß, dass in dem Moment, wo wir die Chance haben, Dinge umzusetzen, die Fraktion oder einzelne Mitglieder der Fraktion alles wieder umschmeißen. Habt ihr Interesse dazu zu hören von jemandem, der zur Fraktion gehört? Ja, Daniel ist da und da sollte man ihn jetzt mal zu Wort kommen lassen. Also Ad 1, wir machen in der Fraktion keine programmatische Arbeit. Und wie ihr auf die Idee kommt, wir könnten jetzt eine eigene programmatische Arbeit in der Fraktion machen kommen, das finde ich zum Kotzen. Das entsetzt mich, dass ihr das unterstellt, wenn wir eine Sitzung machen, die aus welchen Gründen auch immer einen nicht öffentlichen Teil beinhaltet, dass wir dann hinter verschlossenen Türen irgendeinen Scheiß machen, der mit dem Landesverband nichts zu tun hat. Das ist absurd. Das ist echt absurd. Ich greife also willst du abstreiten, dass es sich so hallo? Dargestellt hallo? Wird? Nee, was lese ich denn da hier? Richtungswechsel und so ein Scheiß. Was soll denn der Mist? Was meinst du, was wir den ganzen Tag machen? Dass wir da jetzt hier sitzen zu Leuten zusammen, 10 Stunden und uns überlegen, wie wir den Landesvorstand, wie wir den Landesverband eins auswischen können oder so. Was soll denn der Dreck? Daniel, also, da habe ich echt keinen Bock drauf. Nein, ich bin jetzt echt aufgeregt, weil die ganze Zeit kommt irgendwie so ein Scheiß hier. Ne? Und ihr habt gewollt, dass ich herkomme. Ich bin jetzt da. Ich bin stocksauer darauf. Wir reißen uns alle den Arsch auf, um eure Politik im Land umzusetzen und auch im Parlament. Und was kommt dann? Ich bin ein Politiker und reagiere auf unsere Kritik in einer diplomatischen, souveränen Art und Weise und nicht auf eine ich bin beleidigt Art und Weise. Bitte. Die souveräne Art und Weise kann ich dir genau sagen. Ich bin nämlich beleidigt. Das liegt nämlich daran, dass man hier unterstellt, wir würden einen Richtungswechsel machen oder sowas. Also so schreibst du ab, was Daniel heute erzählt hat? Er weiß nicht, was Daniel erzählt hat, weil er kam ja erst später dazu. Das müssen wir ihm jetzt mal kurz sagen. Es geht heute nicht öffentliche Fraktionssitzung. Was da passiert ist, das hat uns Kai heute berichtet. Könnt ihr euch alle bitte abregen? Also, Daniel. Nein, ich kann mich abregen. Ihr habt gewollt, dass ich herkomme, dann gehe ich vielleicht besser. Nein, ich bin sauer und beleidigt. Und ich finde es eine Unverschämtheit, wie mit den Leuten umgegangen wird, die sich den Arsch aufreißen. Daniel, das sage ich auch ganz in aller Deutlichkeit. Hör doch einfach mal zu. Also, Fakt, irgendwas von wegen Richtungswechsel. Ich krieg zu viel. Pass auf, Fakt ist, die AGÖA hat Bescheid gewusst über diesen Antrag, der da heute gelaufen ist. So. In der Situation bin ich hier rein und habe das bestätigt, weil das ist so gelaufen und der Inhalt dieses Antrages, das habe ich auch gerade dargelegt, ist nicht das, ich weiß jetzt nicht, ob der Inhalt hier überhaupt jedem bekannt ist, ist aus meiner Sicht auch nicht das, was wir wollen. Von daher, vielleicht bin ich da mit Schuld dran an diesem Wort Richtungswechsel, okay. Ich würde aber viel lieber darüber reden, dass das tatsächlich aus meiner Sicht auch wieder scheiße war heute. Wir haben tatsächlich endlich wieder mal über Politik geredet und wir machen es dann wieder nicht öffentlich. Das muss ich mir selber auch auf die Fahne schreiben. Da habe ich nicht interveniert, da hat auch der Daniel nicht interveniert, es hat niemand interveniert. Wir haben es einfach diskutiert und am Ende abgestimmt. Da gibt's auch einen Grund für, das weißt du auch. Das ist syntaktische Überlegungen, ja. Das sind taktische Überlegungen, ja. Die teilst du nicht. Aber das ist ja wohl nicht der Grund, die Entscheidung von, weiß ich nicht, wie vielen Leuten, die getroffen haben, genau die Entscheidung zu machen, hier auf die Art und Weise zu diskreditieren, als wäre das irgendwie was Sinistres, warum wir das machen. Das braucht man Daniel, was machen. Das ist scheiße. Daniel Schwert, ich habe eine Frage. Ist das der Politikstil 2.0, den wir versprochen haben? Ein Spin den richtigen Drive verleihen, wie das immer darin besteht, die Leute anzukacken, die sich den Arsch aufreißen, dann verzichte ich auf diesen Politikstil 2.0. Hör mal, was soll denn das? Wir haben bei Gründe irgendwas zu tun. Muss das immer direkt alles in Frage gestellt werden und als Richtungswechsel dargestellt werden und so? Mein Gott, also dieses Misstrauen ist echt furchtbar. Also wir haben einen Anlass gegeben, da uns zu misstrauen oder haben wir was glaubt ihr, woher das kommt? Seit Monaten gebt ihr uns einen Anlass nach dem nächsten euch zu misstrauen. Okay, gut. Aber dann frag mich nicht, warum ich hier jetzt sitze und mir das anhöre. Du musst es nicht. Wenn du nur pumpen und renten willst, musst du es nicht. Das ist deine Entscheidung. Achim, mit dem Pumpen hast du angefangen hier, Richtungswechsel. Was soll der Scheiß? Das ist einfach nicht wahr. Nee, es ist nicht wahr, dass Achim damit angefangen hat. Du hast hier angefangen mit der Richtungswechsel. Das ist eine Scheiße. Also es ist richtig die aggressive, offensive Art der Verteidigung. Also lasst uns doch mal einfach ruhig diskutieren, bitte. Ich habe mit diesem Scheißantrag auch nichts zu tun, aber ich bin der Einzige, der hier ist und ich darf mich jetzt dafür rechtfertigen. Das ist mir doch so egal, das Thema. Ich habe da überhaupt nichts mit zu tun, aber ich habe keinen Bock, dass es immer immer heißt, wir würden weiß was machen und Richtungswechsel hier hinter irgendwelchen verschlossenen Türen. Ihr wart ja schließlich nicht da. Ihr wisst ja gar nicht, worum es gegangen ist. Es wäre doch toll, wenn du jetzt uns sagen würdest, du warst jetzt nicht dafür. Was sind die Argumente dafür? Was sind deine Argumente dagegen? Damit wir einfach ein bisschen mehr wissen als vorher. Das sind strategische Überlegungen. Das hat mit parlamentarischer Strategie zu tun. Das wird euch nichts weiterhelfen. Das kann ich euch jetzt auch nicht weiter sagen. Also Daniel, ich bin nicht froh heute eigentlich. Daniel, der Richtungswechsel, das war Polemik. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Das war Polemik. Aber die Polemik, das ist das, was mich so ankotzt. Ja, warum unterstellt man uns denn sowas? Daniel. Hör mal, was haben wir denn getan, dass man uns sowas unterstellt? Lass uns mal das große Fragezeichen. Daniel, du hast jetzt die Möglichkeit, uns das große Fragezeichen aus dem Gesicht zu nehmen. Ja, wie ich das mitbekommen habe, ist die Art und Weise, wie diese Entscheidung getroffen wurde, für uns als Piratenpartei nicht nachvollziehbar. Du sagst, es ist eine strategische Entscheidung. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen elaborieren, was in dem Fall Strategie bedeutet. Und vielleicht ruhig, bitte ruhig. Okay, ich versuche es. Der parlamentarische Betrieb läuft nach einer gewissen Dramaturgie. Die Reden, die im Parlament gehalten werden, sind aufeinander gestaffelt. Es gibt nicht Rede und Widerrede, sondern man hat feste Zeitslots. Als kleinste Oppositionspartei sind wir in der Regel als Letzte am Reden. Das heißt, wenn du eine Dramaturgie einer Rede vorbereitest, dann bedeutet das, wenn die Rede in Gänze bekannt ist zu einer gewissen Zeit, dass dein politischer Ansprechpartner, ich will jetzt nicht von Gegner reden, den Inhalt deiner Rede kennt, bevor du sie gehalten hast. Das heißt, er kann dir komplett den Wind aus den Segeln nehmen und die Rede komplett entkräften, bevor du sie gehalten hast. Das ist eine Situation, in der man nicht gerne redet. Ähnliche Situationen hat man, wenn man Anträge stellt. Wenn du einen Antrag vorbereitest, der zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt eingereicht werden soll, und der wird in seiner gesamten Formulierung vorher bekannt, dann hat die politische Gegenseite die Möglichkeit, einen gleichlautenden Antrag einzustellen. Und wenn du dir überlegst, einen Antrag aus ganz bestimmten Gründen in ganz bestimmte Teile aufzuteilen, aus strategischen Gründen, dann ist das auch eine Information, die dein politischer Kontrahent nicht unbedingt haben muss, bevor du sie durchführst. Das ist der Grund für nicht öffentliche Teile. Das geht aber nicht darum, dass wir inhaltlich abklopfen wollen, ob wir jetzt dafür oder dagegen sind in einem einzelnen Fall. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Das wäre programmatische Arbeit, die leisten wir nicht. Das ist parlamentarische Arbeit, die wir leisten. Und da ist es in manchen Punkten eben einfach unerlässlich, diese strategischen Punkte nicht öffentlich zu besprechen. Stopp. Was kann jetzt Besseres passieren, als wenn wir einen Antrag öffentlich machen, der von jemand anderen dann abgekupfert eingebracht wird und wir können beweisen, dass er vorher von uns gestellt worden ist. Das ist das Beste, was uns passieren können im Sinne von Copy und Paste als Basis unserer Piratenarbeit. Darf ich gerade direkt beantworten? Das hat auch damit zu tun, wie man Anträge zusammenstellt und verschiedene Punkte von Anträgen gemeinsam oder auseinanderstellt. Nämlich, wenn die Gegenseite dann unter Umständen einen einzelnen Teil herauslöst und mit einem anderen verknüpft oder so, dann ist das sehr wohl ein Problem. Das hat schon seinen Grund so. Und da steckt überhaupt nichts Inhaltliches hinter, sondern das ist tatsächlich parlamentarische Arbeit und die müssen wir leisten können. Und da gehört eben auch tatsächlich dazu, dass man sich in der Fraktion zusammensetzt. Ich weiß, dass Kai und der andere Daniel da in diesem Punkt auch schon andere Meinungen haben als ich. Aber weiß Gott, dafür wird sowas abgestimmt und dann entsteht eine entsprechende Meinung. Und da müsst ihr nicht unterstellen, wir würden ja weiß was tun dann in der Zeit, ne? Wenn ich dann was von einem Richtungswechsel lese, dann fühle ich mich halt furchtbar angepisst. Ist auch der Grund, warum ich eigentlich gar nicht hier in diese Sitzung kommen wollte. Hallo, mal eben ganz kurz. Ich habe eine Bitte, weil die Runde ist sehr groß geworden, das Thema ist sehr hitzig. Ich habe keinen Bock, hier Adminrechte oder von Adminrechten Gebrauch zu machen. Könnt ihr links ganz kurz Wortmeldung reinschreiben, wenn ihr was zu sagen habt? Und ich habe einfach die Bitte an alle, lest, wer in welcher Reihenfolge dran ist und haltet euch selbst da dran. Ich denke, wir sind alle 3x7 gewesen. Danke. Du meinst ins Pad oder einen Channel? Also links im Channel einfach. Welcome back, Tobi. Und jetzt ist Schreibreform dran, der hat sich nämlich eben schon mal irgendwann gemeldet. Ja, so, hallo zusammen. Also, es ist ein bisschen anstrengend, wenn ihr alle durcheinander redet. Ich habe kurz eine Frage. Der Daniel, also Nerd, hat gerade gesagt, was man denn jetzt weiß und was man nicht weiß und was bekannt ist und was nicht bekannt ist. Ich bin ein bisschen verwirrt, was ihr jetzt wisst, was in der geschlossenen Sitzung heute gelaufen ist, was ihr nicht wisst und was ihr vermutet. Könnt ihr mich da einmal auf euren Informationsstand bringen, bitte? Ja, kann ich machen. Ich habe heute, das ist jetzt auch bekannt mittlerweile, mit Daniel Düt telefoniert, weil wir schon länger geplant eine PM zu dem Thema Nichtraucherschutz machen wollten, basierend auf unserem Positionspapier und basierend auf dem, was morgen in der Anhörung von vorbereiteten Mitgliedern der Piratenpartei gesagt wird. Weil heute auf der 20-Piraten-Liste diskutiert wurde darüber, ob und wenn ja, wer morgen an der Ausschusssitzung überhaupt teilnimmt. Und es zumindest für Außenstehende so aussah, als ob es für den einen oder anderen überraschend war, habe ich dann mit Daniel telefoniert und Daniel hat mir dann mitgeteilt, Achtung, da sind noch ein paar Dinge passiert. Nummer eins, wir haben einen SPD-Antrag geklaut, ich sag's jetzt mal sehr flapsig, der von irgendeinem Bezirksverband kommt und am Wochenende wahrscheinlich auf dem Parteitag der SPD zur Abstimmung gestellt wird. Den haben wir leicht verändert und heute als Änderungsantrag eingereicht. Das Ganze ist in einer nicht öffentlichen Sitzung passiert und eigentlich war ich dagegen, aber irgendwie ist das Ganze wieder aus dem Ruder gelaufen. Und dann haben wir eine halbe Stunde über Parteiideale und Ziele und was wir anders machen wollen gesprochen. Ich habe Daniel auch zweimal aus seinem eigenen Blog zitiert und er hat mir dann am Ende Recht gegeben. Und das habe ich, ich habe ihm auch gesagt, sorry, tut mir leid, aber irgendwo ist jetzt hier ein Punkt erreicht, wo ich keinen Bock mehr habe, diesen ganzen intransparenten Scheiß zu machen, unabhängig davon jetzt, wie das möglicherweise auf die Öffentlichkeit wirkt, wenn man einen Antrag einer anderen Partei, ohne mit denen zu sprechen, klaut, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, und den dann als eigenen einreicht. Und ich werde es heute einfach mal thematisieren in der ÖA, weil ich das Problem habe, dass ich das Gefühl habe, dass Parteipolitik nicht mehr viel mit Fraktionspolitik zu tun hat. Das war die Zusammenfassung und Kai kann mich da gerne korrigieren, wenn ich das jetzt in der Zusammenfassung irgendwie verkürzt oder falsch wiedergegeben habe. Das war das, was ich ungefähr noch dazu sagen wollte. Entschuldigung, dass ich hier reingrätsche. In der Tat, der Antrag selber, das haben wir hinterher noch diskutiert, weil ich, wie gesagt, nicht einverstanden war mit diesem Antrag. Haben wir das auch mit Nico Michaelis nochmal diskutiert, der diesen Antrag gemacht hat. Der Antrag ist sehr ähnlich dem der SPD, den die auf den Parteitag einbringen werden und eben nicht deckungsgleich, aber es ist halt quasi so ein ich weiß nicht, ich nenne es halt einfach mal einen Trollantrag, weil letztendlich haben wir den Antrag aus deren Agenda und bringen den jetzt ein. Ja, und meine Kritik daran ist nach wie vor, dass ich den weder inhaltlich noch taktisch zustimme dem Ganzen. Ich muss da jetzt auch nochmal ergänzen. Ich danke Daniel Schwert jetzt nochmal ausdrücklich, und das meine ich wirklich so, dafür, dass du deine Sicht der Dinge dargestellt hast. Aber für mich ergibt sich da jetzt noch ein größerer Widerspruch, als ich den vorher hatte, weil du hast das jetzt alles auf Reden bezogen und auf Anträge. Dieser Antrag der SPD ist ja noch nicht mal auf dem Parteitag der SPD verabschiedet worden. Deswegen erschließt sich mir jetzt nicht so ganz, warum das alles so klammheimlich passieren musste. Also da ja offensichtlich schon diskutiert worden über den Inhalt ist, was ich jetzt als ein Vertraulichkeitsbruch empfinde, weil ja nicht öffentliche Sitzung beantragt worden ist, stattgefunden hat und auch mehrheitlich ein entsprechender Beschluss gemacht worden ist, finde ich das sehr bedenklich, denn ich habe natürlich nicht auf diesen konkreten Fall eingehen wollen, um den eben nicht bloßzustellen. Die Sache mit der Rede, das haben wir durchaus auch schon diskutiert, das war eine ganz ähnliche Situation. Und ich muss sagen, ich verstehe aber nicht, wie du dann dazu kommst, um einen Richtungswechsel irgendwie in die Richtung, in die Welt rum rauszupusten und so. Und nein, ich habe weder diesen Antrag gestellt, noch habe ich ihn unterstützt, aber er hat stattgefunden und ich kann die Motive verstehen, warum das nicht öffentlich diskutiert worden ist. Wenn ihr das anders seht, sorry, dann macht eben das Fass auf oder so, aber auch da ist das so, das hat in der Fraktion so stattgefunden, das ist auch ein mehrheitlicher Entschluss und der ist so gewesen. Wenn ihr wollt, dass in Zukunft mit der Fraktion zusammengearbeitet wird, dann okay, wir machen die parlamentarische Arbeit, aber die müssen wir dann auch machen dürfen. Also ich glaube, ich bin jetzt auch dran, wenn ich das so sagen darf. Ich will nur einmal kurz zu dem Richtungswechsel noch was sagen. Sorry, Tobi. Das hat einfach damit zu tun, dass wir uns sehr klar positioniert haben, dass wir nämlich das bestehende Gesetz befürworten und das neue Gesetz ablehnen. Das ist der Standpunkt der Partei, des Landesverbands. Der Antrag beinhaltet drei butterweiche Änderungen des Antrags der Grünen. Also im Prinzip, für mich ist es ein Richtungswechsel und das hat der Kai direkt oder indirekt, er mag mich jetzt wieder korrigieren, auch bestätigt. Das wollte ich nur dazu sagen. Und ergänzend ich weiß auch, da bin ich auch vorgewarnt worden, wenn das dann irgendwann zur zweiten Lesung und zur Abstimmung kommt im Parlament, dass ihr nicht als Fraktion geschlossen abstimmen werdet, sondern dass sich da wieder Einzelne für den Antrag der Grünen oder meinetwegen auch einen leicht geänderten Antrag aussprechen werden. Also Hintergrund ist der folgende. Wir können diesen Antrag ja, diesen Änderungsantrag zustimmen und das Gesetz trotzdem ablehnen. Verstehst du, was ich meine? Das ist parlamentarische Arbeit, dass wir sagen, wir setzen unsere Akzente, indem wir sagen, diese Punkte, die da abgestimmt werden, entsprechen unserer Position. nämlich genau diesen Änderungsantrag. Aber das Gesetz trotzdem als solches, als Verschärfung lehnen wir ab. Genau das können wir tun und das werden wir auch tun. Und da verstehe ich nicht, wo daran der Richtungswechsel steht. Nur weil wir sagen, wir können an der Stelle eben tatsächlich einen Akzent setzen, dann tun wir das. Jetzt ist der Tobias dran. Also erst nochmal eine Frage, bevor ich dann weiterspreche. Gibt es bei diesem Antrag von der SPD, gibt es dann Abweichung von dem, was auf dem Landesparteitag im Positionspapier abgestimmt worden ist oder nicht? Ist das deckungsgleich mit dem, was die Basis abgestimmt hat oder kommt da was anderes bei raus? Es ist nicht keine vollständige Umsetzung, aber die drei Punkte, die da drin sind, sind deckungsgleich mit unserer Beschlusslage. Gut, dann habe ich da jetzt gleich ein kleines Verständnisproblem. Aber das Entscheidende, was mich heute unglaublich aufregt, das hat mich bei der Steuer-CD-Geschichte schon aufgeregt, dass es erstens da so gelaufen ist, dass es eine nicht öffentliche Sitzung gab. Es im Nachhinein hieß, es ist ein bisschen blöd gelaufen und es machte auch den Eindruck, dass damit greife ich dich nicht jetzt persönlich an, ich kann das gar nicht nachvollziehen, wer dafür verantwortlich ist, dass es dann aber nach außen auch noch so verkauft worden ist, als wenn die beiden Strafanzeigensteller dafür verantwortlich wären für diesen nicht öffentlichen Kram. Und jetzt wird mir wieder erzählt, als Basis, dass ich ja, die sind strategische Hintergründe und deswegen wurde beschlossen, dass es nicht öffentlich ist und ich habe das Gefühl, das wird zur Regelmäßigkeit und das widerspricht und da interessiert mich die Strategie wirklich ein Scheißdreck. Das ist nicht, genau das nicht, was wir haben wollten und ich glaube auch ganz klar, dass diejenigen, die dafür einstehen, dass ständig irgendwelche Strategien angeführt werden, die nicht öffentlich sind, die wären nicht gewählt worden, wenn sie gesagt hätten, wir wollen das haben. Aber ich meine, wie man parlamentarische Arbeit macht oder so, das ist doch ein Punkt, den wir letztlich entscheiden müssen. Also die wenn du sagst, das kann man anders machen und ich meine, also Daniel und Kai sehen das anders, ich sehe das normalerweise auch anders, ich bin ja auch jemand, der normalerweise auf Öffentlichkeit pocht, aber das ist eine grundsätzliche Entscheidung und grundsätzlich heißt, es gibt Ausnahmen, die müssen begründet sein, das sind sie in diesem Fall, aber wir können die doch nicht in dem Moment schon begründen, indem sie durchgeführt werden, dann wird es halt einfach absurdum geführt. Ich frage mich, wo denn dann da das Vertrauen ist, wenn wir einen solchen Grund haben, dass wir den dann ausführen und durchführen. Vertrauen ist eine Sache, die muss man sich verdienen. Und da hat die Fraktion sich bis jetzt noch nicht mit Ruhm bekleckert gegenüber der Basis in den letzten paar Monaten. Es passieren permanent solche Dinge, dass aus Gründen, um einem, wie gesagt, Spin, den richtigen Drive zu verleihen, die Sitzungen nicht öffentlich gemacht werden. Es wird Arbeitszeit en masse verschwendet, ohne dass ich darauf jetzt wieder großflächig eingehen will. Also das wird wenig produktiv gemacht. Ich bin wirklich derjenige, der es tut. Wunderbar. Also dann wende dich bitte an die Leute, die das machen. Ja, also das brauche ich nicht anhören. Nie auf. Und ich sage nur, wenn ihr... So, ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Ich gehe jetzt. Auf Wiedersehen. Beleidigte Leberwurst, Mensch, jetzt können wir... Nee, weil ich bin einfach der falsche Ansprechpartner dafür. Mein Gott, ich bin derjenige, der auf Transparenz auch achtet, aber es gibt Gründe. Und wenn man die Gründe jedes Mal... Ich rechtfertige mich für was ich überhaupt nicht gemacht habe. Ist echt die Härte. Und ich verschwende die ganze Arbeitszeit. Und ich bin derjenige, der nicht kommuniziert. Ich sitze hier und spreche mit euch. Überlegt mal, wer nicht da ist. Also, Kinder, das... Ja, dann lass uns doch nicht mit so einer negativen Note weggehen. Tolle Sache, dass du uns mal Rede und Antwort stehst im AGÖA. Ich meine, wir arbeiten doch zusammen, oder? Sollten wir zusammenarbeiten? Natürlich ist es toll, dass du da bist. Wenn die AGÖA regelmäßig irgendwie einen so ankackt von der Seite, dann finde ich das nicht sehr konstruktiv. Und das passiert mir leider. Daniel, ich finde es toll, dass du hier bist, aber weder du bist doch nur ganz zerhackt. Achim, du bist wieder total geleckt, das hört dich nicht. Daniel, es ist super, dass du hier bist, ja, und dass wir miteinander reden können. Ja, das hätte ich natürlich auch anders gewusst. Ich bin aufgebracht und ich habe aber auch meinen Grund dazu. Ich finde super, dass man sich dagegen verwehrt, dass eine Person die Fraktion ist und gleichzeitig die AGÖA ankackt, dass die AGÖA bla bla, weil eine Person etwas macht. Okay, dann ist es der Pressesprecher. Du hattest eben Probleme, die Leute überhaupt auseinanderzuhalten. Wen habe ich nicht auseinandergehalten? Zum Beispiel hast du gerade eben eine Person unterbrochen und behauptet, dass die etwas gesagt hätte, was sie gar nicht gesagt hat. Aber das macht wenig Sinn, mit dir darüber zu sprechen, weil du scheinbar auch nicht mehr richtig zuhören kannst. Ja, ich habe das eigentlich auch schon angekündigt, dass ich besser gar nicht komme, aber ich bin darum gebeten worden, deswegen bin ich da. Von wem? Weil ich zufälligerweise das angesehen, ich hätte es besser gar nicht gemacht, mein Gott. Warum denn nicht? Was ist jetzt dein Problem, Daniel? Weil diese Richtungswechselkacke, die ich da lese, das unterstellt ja quasi, als würden wir einfach Beschlüsse der Partei ignorieren in dem, was wir tun. Und das ist nicht der Fall. Das nervt mich wahnsinnig, ne? Also ja, Daniel, gut, Klaus, tut mir leid, aber sowohl der Kai als auch der Nixus, als auch einige andere, als auch ich, haben festgestellt, dass dieser Antrag nichts mit unserem Positionspapier zu tun hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich sinnvoll ist, da immer noch davon zu sprechen, dass der im Sinne unseres Positionspapiers war, der Antrag, inhaltlich. Ist der nicht, definitiv nicht. Und ich wette mit dir um ein Monatssalär von dir und von mir, wenn du 100 Leute fragst, werden 90 Leute sagen, er ist es nicht. Das heißt, wenn das Gesetz so durchgeht, also das Änderungsgesetz, wir reden hier von einem Änderungsgesetz, wenn das so durchgeht, dann wäre das im Parteisinne. Nein. Ja, also, wir machen eine Änderung dazu. Du tust so, als ob dieser Änderungsantrag dem Positionspapier entspricht. Das tut er nicht. Das tut er sehr wohl. Nein. Das nochmal zu sagen, das ist ein Änderungsantrag zu einem Gesetz, welches sich jetzt in der Beratung befindet. Wir verschärfen doch nicht das bestehende Gesetz, sondern versuchen, die Verschärfung, die im Raum steht, abzuschwächen. Also das ist aber nicht das, was unser Positionspapier aussagt. Unser Positionspapier sagt aus, dass wir das bestehende Gesetz für ausreichend halten und den neuen Vorschlag der Grünen ablehnen. Punkt. Das werden wir auch tun. Wir werden das Gesetz ablehnen. Genau das, was ich auf der Arbeit gesagt kriege. Wir werden das Gesetz ablehnen. Also zumindest diejenigen, die sich an die Parteitagsbeschlüsse halten wollen. Und da gehöre ich zu. Wir werden das Gesetz ablehnen. Die das nicht tun in der Fraktion, fragt die selbst. Ich werde das Gesetz ablehnen. Und dieser Änderungsantrag, um den es geht, den wir jetzt gerade machen, der ist der Versuch, unsere piratigen Positionen in das jetzt gerade in Verschärfung befindliche Gesetz einzubringen. That's the point. Und wenn ihr meint, das wäre eine Abweichung von unserem Programm, also sorry, dann weiß ich auch nicht, was ich dann noch machen soll. Ich möchte bitte kurz meine Meinung dazu auch darlegen. Also, das mit dem Richtungswechsel nochmal, das war Polemik. Letztlich haben wir hier einen Antrag vorliegen, der zum Gesetzentwurf der Grünen als Änderungsantrag kommt, der an einigen Stellen anders regelt bzw. Ausnahmen schafft. In unserem Positionspapier steht die einzige Position, die wirklich jetzt eine solche Ausnahme von unserer Seite gestellt rechtfertigen würde, die E-Zigarette, alles andere ist nicht erwähnt. Wir stürzen uns aber auf Privatfeiern mit diesem Antrag, wir stürzen uns auf den wirtschaftlichen Aspekt, nämlich dass es Ausnahmeregelungen gibt für eine Übergangszeit für diejenigen, die investiert haben, und wir stürzen uns auf die Brauchtumsveranstaltung. Zu keiner dieser drei Dinge haben wir irgendwas zu irgendeinem Zeitpunkt offiziell kommuniziert als Partei. Was ich jetzt sehen würde, was möglich wäre aus unserer Sicht, wäre tatsächlich zu sagen, okay, wir wollen dringend die E-Zigaretten daraus haben. Und ich glaube, auch trotz dieser fehlenden Position könnten wir die Shisha, die da jetzt auch irgendwie mit reingerutscht ist, da eventuell auch hinbekommen, ohne dass da irgendwer sagt, das ist nicht in unserem Sinne. Ich sehe da keine Deckungsgleichheit und ich sehe im Gegenteil sogar noch das Problem, dass mit dieser Regelung, die wir da anstreben, falls die durchkommt, nämlich wieder eine Situation entsteht, die ein Gesetz entstehen lässt, das wieder nicht eindeutig ist, das wieder Ausnahmen enthält und die Diskussion dann wieder weitergeführt werden muss, zwingend, weil wieder gesagt werden wird, das hat nicht funktioniert, diese Ausnahmen werden ausgenutzt, diese Ausnahmen werden unzulässig ausgenutzt, und wir müssen die Diskussion nochmal führen. Also Privatfeiern nicht als Ausnahme zu definieren, findest du eine Ausnahme, die ausgenutzt wird? Also da haben wir, ich kann das aus der Diskussion, die wir auch auf dem Programmparteitag seinerzeit geführt haben, kann ich das sehr wohl raus entnehmen, dass wir das genau als Argument angeführt haben. Privatfeiern rauchfrei ist doch wohl irrsinnig. Und das ist doch wohl ein Punkt, den wir deswegen auch klarstellen können. Oder sehe ich das falsch? Lass mich das bitte noch zu Ende führen. Dieser wirtschaftliche Aspekt, das ist was mir selbstverständlich, wo ich als Sprecher des Wirtschaftsausschusses auf jeden Fall darauf hingewiesen hätte, wenn das nicht sowieso geschehen wäre, ist, dass wenn ich mir überlege, ein Gesetz, was vor 2 Jahren eingeführt worden ist und was mit erheblichen Investitionen von den Betreibern ja verbunden ist, diesem Gesetz zu genügen, dass man das jetzt mal gerade eben umkippt nach 2 Jahren und sagt, so, das war jetzt alles Driss, was ihr da gemacht habt, das hat nichts mit Vertrauensschutz und so weiter zu tun. Ich finde das durchaus vertretbar, dass man darauf hinweist. Also auch ohne, dass es jetzt einen expliziten Punkt in dieser Hinsicht seitens der Piraten gibt. Die Sache mit dem Brauchtum, die ist mir persönlich egal, aber gut, das da kann man mit reinnehmen, das kann man mit rausnehmen, ist mir egal. Das ist in dem Antrag eben jetzt mit drin. Mein Gott, da kann ich mit leben. Das finde ich nicht weiter tragisch. Die Privatfeiern stehen tatsächlich drin in der Begründung, hast du sogar recht. Und natürlich ist die wirtschaftliche Situation der Kneipen, die investiert haben, ein Argument. Aber es sollte bitte ein Argument sein, um das Ding zu kippen und nicht, um denen wieder eine Ausnahme zu schaffen, die dann wieder zu, wie gesagt, aus meiner Sicht einem inkonsistenten Gesetz führen wird. Ich möchte jetzt einmal eine wichtige Frage stellen, weil Daniel hat sich ja gerade eben auch lobenswerterweise zu seinem möglichen Abstimmungsverhalten geäußert. Mal ganz theoretisch angenommen, dieser Änderungsantrag wird in den Neuentwurf des Gesetzes eingepflegt. Wie stimmt ihr denn dann ab? Ich würde es immer noch abstimmen. Wie stimmt ihr über einen eigenen, von euch eingebrachten Änderungsantrag als Fraktion ab, wenn dieser wirklich ohne Kritik und ohne weitere Änderungen so in den neuen Gesetzesentwurf eingepflegt wird? Konsequenterweise müsstet ihr dann ja alle dafür stimmen. Den Änderungsantrag stimmt nicht zu, dem Gesetz, das lehne ich ab. Das bedeutet, dass du dann auch wieder des Parteitagsbeschluss für ein Gesetz stimmen würdest, wo wir als Landesverband gesagt haben, das wollen wir so nicht. Hast du mir nicht zugehört? Ich habe doch, doch. Dann hast du es nicht verstanden, was ich gesagt habe. Diesem Änderungsantrag werde ich zustimmen. Das Gesetz, die gesamte Änderung des Gesetzes, den werde ich ablehnen. Also, wo ist das Problem? Das Problem liegt darin, dass du einen Änderungsantrag gestellt hast mit 3 oder 4 Punkten und damit hast du die Aussage getätigt, ich finde das Gesetz bis auf diese 4 Punkte in Ordnung, weil sonst brauche ich euch 4 Punkte nicht nennen. Zumindest wird mir das immer um die Ohren gehauen, wenn das bei uns auf der Arbeit so läuft. Ich muss jetzt echt nochmal dazwischen rechnen. Tut mir leid, du weißt noch nicht mal, wofür das stimmt. Ich lese dir jetzt aus dem Änderungsantrag vor. Änderungsantrag der Fraktion der Piraten zum Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz von Nichtrauchern, Nichtraucherinnen und Nichtrauchern in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, ihr habt einen Änderungsantrag zu dem Gesetzesentwurf der Grünen eingebracht, nicht zu dem aktuellen Gesetz. Und du verkaufst es jetzt gerade so, als ob es zum aktuellen Gesetz wäre. Das sage ich auch. Diesem Änderungsantrag werde ich zustimmen. Dem Gesetzesentwurf selber werde ich ablehnen. Das kann das jemand anders mir mal erklären, dass ich es verstehe, wie ich ein Gesetz ablehne? Ja, mach mal. Also als allererstes... Wirklich klären, oder? Doch. Als allererstes... bitte, lass mich kurz ausreden. Als allererstes wird in diesem Abstimmungsmarathon, das dazu stattfinden wird, zu dem Nichtraucherschutzgesetz, dann dieser Änderungsantrag und auch gegebenenfalls andere Änderungsanträge abgestimmt. Dann fasst man das im Prinzip zusammen und sieht jetzt, welche Änderungsanträge sind durchgekommen und welche sind nicht durchgekommen und man hat am Ende ein Gesamtprodukt. Das Gesamtprodukt besteht dann im Prinzip aus diesem Gesetzesänderungsantrag der Grünen plus der Änderungsanträge zu dieser Gesetzesänderung. Daraus entsteht ein Gesamtprodukt und das werden wir dann auf jeden Fall am Ende ablehnen. Das Paradoxe an der Nummer ist jetzt, wir bringen einen Änderungsantrag ein, sagen Hurra, das ist, was wir wollen und kriegen es eventuell durch und müssen dann am Ende dagegen stimmen. Das ist das Paradox an der Nummer. Genau, das muss man einem Wähler erklären. Erschließt sich mir nicht, tut mir leid. Also die Logik erschließt sich. Erschließt sich jemand anders, der nicht im Parlament sitzt? Ja. Das ist Scheißpolitik vom Feinsten. Also, ich versuch's mal. Und zwar, die haben zwei Möglichkeiten. Entweder sie machen einen eigenen Gesetzentwurf. Dann geht man mit diesem Gesetzentwurf in das Parlament. Rot-Grün sagt nein und das Gesetzding ist zu Ende. So, das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, man stellt zu dem Gesetz, was jetzt gestellt ist, was nicht aktuell ist, sondern für das, was jetzt kommen soll, was die Grünen beantragt haben, einen Änderungsantrag und versucht, einzelne Punkte zu ändern. Wir kriegen damit nicht unser ganzes Programm dadurch gedrückt. Logischerweise, weil dann könnten wir auch gleich ein eigenes Gesetz stellen. Man versucht, einzelne Punkte zu ändern. So, wenn man diese Punkte durchkriegt, hat man einzelne Teile geändert und zumindest in diesen 3 oder 4 Punkten, die da drin stehen, eine Änderung und eine Entschärfung des Gesetzes in unsere Richtung erreicht. Heißt aber noch lange nicht, dass von der Parteilinie her wir der Meinung sind, dass dieses Gesetz vernünftig ist. Das heißt, die Änderung kommt da rein. Am liebsten hätten wir es ganz abgelehnt. Das wird wahrscheinlich aber nicht passieren. Deswegen stimmt man der Änderung zu und gegen das Gesetz. Wenn wir am Ende der Legislaturperiode die Frage gestellt werden, und konntet ihr den Nichtraucherschutz, das verschärfte Gesetz verhindern? Nein. Aber wir konnten eine Ausnahme reinschreiben für private Feiern. Dann werte ich persönlich das als Erfolg. Auch wenn ich am liebsten das Gesetz ganz verhindert haben wollte. Und nennt das nun Scheißpolitik. Wir gehen mal davon aus, dass wir die Gesetze nicht schreiben können die nächsten 5 Jahre. Aber wenn es uns gelingt, an einzelnen Stellen einen Spin in Richtung piratiger Politik zu machen, dann ist das für mich persönlich ein Erfolg. Und ja, das wird mit genau solchen merkwürdigen Konstruktionen möglich. Aber das ist das, was wir versuchen können. Ansonsten, wenn ihr sagt, nein, wir wollen immer absolut politisch korrekt nur 100%ig unsere Gesetze schreiben, dann werden wir nicht weit kommen in den Gesetzesprozess. Wir sind Opposition, wir sind die kleinste Oppositionsfraktion. Unsere Gesetze werden mit Sicherheit allesamt abgelehnt. Die nächste Frage dazu, wie habt ihr die Entscheidung getroffen, welche Punkte ihr glaubt ändern zu können? Dieser Punkt von einem Warenkorb von 20 Punkten, die wir vielleicht anders haben wollen, habt ihr 3 oder 4 herausgepackt. Wie seid ihr zu dieser Entscheidung gekommen? Kann ich das gerade, ihr ist falsch, denn das ist kein Werk der Fraktion, sondern das ist ein Werk der damit unmittelbar betroffenen Abgeordneten bzw. des Referenten. Und der hat sich speziell die Punkte vorgenommen, die eben durch diese Beschlusslage der SPD wahrscheinlich sowieso in deren Linie liegen, wohl aber eben mit piratigem Touch die einzubringen. Deswegen tun wir das. Das ist jetzt natürlich alles obsolet geworden, weil wir hier so lang und breit darüber diskutieren. Da kannst du ja wohl von ausgehen. Herzlichen Dank für dieses Vertraulichkeitsproblem. Es wäre eine Gelegenheit gewesen, als Piraten einen Akzent zu setzen. Nun, das ist wahrscheinlich jetzt erledigt. Vielen Dank. Aber auch, es gibt da keine Fraktion, die sowas macht. Wir stimmen nicht alle über alle Themen ab. Jeder hat seine Schwerpunkte. Da gibt es eben Leute, die machen Gesundheitspolitik. Und es gibt Leute, die machen andere Politik. Und natürlich verständigen wir uns darüber. Aber die einzelne politische Ausarbeitung von Anträgen und so, die machen nicht alle wir gemeinsam. Das machen die entsprechenden Leute, die unmittelbar an so einem Thema arbeiten. Also besteht Bürgerbeteiligung da drin, einmal alle 5 Jahre ein Wahlprogramm zu verabschieden und das war's dann. Du bist frei, Anträge zu schreiben und wenn die entsprechend oder auch Parteiprogramm, Papiere oder was auch immer, wir setzen die in Anträge um, wir setzen die in Anfragen um. Ja, aber bitte in welcher Stückelung oder so, wenn das auch noch irgendwie abgestimmt werden muss mit der Parteibasis oder mit der AGÖA, dann werden wir niemals fertig werden. Ja, und das ist ja der Punkt. Da macht ihr lieber Sitzungen, die wir nicht nachvollziehen können, weil es ja Strategie ist. Und das ist das, was für mich nicht nachvollziehbar ist. Ja, weil dann sowas nicht funktioniert. Ne? Wenn du halt hingehst und sagst, ja, aus strategischen Gründen teilen wir eine Anfrage, wo 20 Punkte drin sind, auch in 3 auf, die wir einbringen wollen, in einem Antrag und die anderen möglicherweise in einem anderen Antrag oder einzeln oder wie auch immer. Ich weiß es ja nicht. Ich stelle diese Anträge nicht. Ich habe da auch ehrlich gesagt keine Zeit für. Ich habe genug andere Sachen zu tun. Ich mache nicht auch noch Nichtraucherschutz. Die ganze Scheiße Partei dreht sich im Moment um diesen Nichtraucherschutz, habe ich den Eindruck gefühlt, dann macht es selber. Tut mir leid. Wow. Wir haben geile Ansage. Geile Ansage. Das würden sogar einige selber machen, wenn sie denn wüssten, womit ihr euch gerade beschäftigt. Da muss ich jetzt aber mal zurückschießen. Entschuldigung, wir haben das versucht, explizit auch der Daniel hat versucht, auf der Mailingliste Feedback zu den aktuellen Themen zu bekommen. Und mein Versuch, den der Ansgar auf die NRW-Liste gepusht hat, der wirklich explizit sagte, das und das und das und das sind die Punkte in der Ausschusssitzung, da sind die Unterlagen dafür, da kamen 3 Antworten, die ich bekommen habe. Okay, ich habe die Sachen, die du auf die Liste getan hast, sowohl in die 20 Piraten als auch direkt in den Wirtschaftsarbeitskreis geschickt, da kam auch 0. Ich habe kam eine so eine allgemeine Antwort. Ich habe in Kultur und Medien genau dasselbe gemacht. Da kommt nichts. Wer sich dafür interessiert, was ich mache in Wirtschaft und Kultur und Medien, der kann das nachlesen auf meinem Blog, worum es geht. Mein Gott, und gerade um das Mittelstandsförderungsgesetz habe ich geradezu um Hilfe gerufen. Da kommt nichts. Herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr das machen wollt, helft mir dabei. Aber kackt mich nicht wegen dem Nichtraucherschutz an. Ich mag dazu noch was sagen. Ich glaube, wenn man das ganz grob pauschal sagt, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man spielt das Spielchen in diesem Parlament so, wie das läuft, was jetzt mit diesem Antrag passiert ist, und versucht Sachen zu erreichen. Oder man geht hin, so wie der Korax gerade geschrieben hat, und sagt am Arsch, wir stimmen dagegen. Sagt ganz klar, was Sache ist. Und das bedeutet auch, dass man alle Sachen und alle Sitzungen öffentlich macht. Wenn das passiert, kriegen wir zu jeder Rede die wir machen, eine Gegenrede, weil die genau wissen, was inhaltlich kommt. Vier Leute reden vor den Piraten, man geht als Pirat hoch und hat die Arschkarte, weil die die Gegenargumente gebracht hat, bevor man seine Rede gemacht hat. Das heißt, die nehmen sämtliche Themen, knallen die durch die Anträge, tackern unser ganzes Programm einmal durch und wir kriegen faktisch nichts umgesetzt, waren aber stringent. Entschuldigung. So ist die Frage, welchen Weg man gehen möchte. Entschuldigung, jetzt wird's absurd. Jetzt wird's wirklich absurd. Da muss ich ihm zustimmen. Das ist jetzt wird's wirklich absurd. Ich würde keine Rede mehr halten, wenn die Quatsch. Wenn wir die letzte Möglichkeit haben zu reden, dann können wir doch kreativ genug sein, um genau das zu nutzen, dass die anderen uns mit dem, was wir vorher veröffentlicht haben, versuchen aufzuknüpfen und wir sind clever genug, um das dann wirklich schön rhetorisch darzulegen, dass die anderen entsprechend, weil sie ja nicht mehr antworten können, alt aussehen. Ich meine, das ist natürlich eine Sache, da muss man dran arbeiten, da muss man sicherlich noch was lernen, aber ich halte das für eine ganz coole Nummer, um eben diese Position des letzten Sprechers auch zu nutzen, die anderen vorzuhalten. Das heißt dann, du möchtest gerne, dass wir in den öffentlichen Sitzungen so eine Art Täuschungsshow für die anderen Fraktionen und die anderen Parteien spielen, damit wir die dann anschließend auflaufen lassen können? Das kann es ja auch nicht sein. Wenn ich jetzt mal reden darf, das wäre ganz nett. Ich habe auch keine Lust, eine Rede zu halten, spontan aus dem Bauch raus, zu jedem möglichen und denkbaren Thema. Das kann ich nicht. Also ich weiß nicht, was ihr da für Kompetenzen mir zugesteht. Ich bin dabei, ich arbeite mich in einzelne Themen ein. Jetzt war es zum Beispiel das Start-2-Programm EFRE. Da habe ich null Ahnung vorher von gehabt, also arbeite ich mal rein. Ja, da kann ich natürlich auch spontan eine Rede zu halten und dann spontan auf was eingehen, wo man mir möglicherweise in weiß wie langer Vorbereitung extra eine Falle hat einbauen können. Hör mal, Leute, so geht das nicht. Nee, das ist klar. Jetzt hast du lange genug geredet, dass Kai nicht mehr da ist. Schade. Ja, dann gehe ich vielleicht besser jetzt auch. Aber wieso solltest du denn so nicht drauf ausgesetzt reden müssen? Och, weg ist er. Du bist sehr leise, Old Holgi. Ja, mach ich laut, warte. Ist es Old Holgi, der Holgi von Twitter? Nee. Schade. Der ist so Banane. Also ich hatte ja bisher echt immer gedacht, wir würden so ein paar Dinge abstimmen und wir würden auch vielleicht diese Art des Verfahrens abstimmen. Da könnte man ja auch eine Basis zu befragen. Hatte ich mal so gedacht, dass sowas geht. Das ist ja das Problem. Aber ich will erst warten, was Kai jetzt dazu sagt, wenn er wieder da ist. Also ich fand es ziemlich erhellend heute Abend, wenn einer wie Daniel, NetNerd, hier bei uns sich so darstellt, wie er sich darstellt. Und dann kann ich nur das Schlimmste vermuten von den Leuten, die sich hier nicht darstellen. Schlimm. Irgendwie finde ich das nicht gut. Du schüttest das Kind mit dem Bade aus. Ach Sami, komm. Ja, dramatisieren bringt nichts. Drama, Baby, Drama. Ja, dramatisieren bringt nichts. Ja gut, aber irgendwo sehe ich halt immer noch das Problem. Wir sind irgendwie angetreten mit dem Impetus, was anders machen zu wollen. Nicht diesen taktischen Scheiß zu machen. Und jetzt wird uns gesagt, das ist aber so wichtig und deswegen müssen wir das so machen. Du bringst noch einen Punkt, Olaf. Tut mir leid, weiß ich nicht. Uns wird mitgeteilt, uns wird gesagt, wie das laufen muss. Und wir haben das nicht entschieden, dass es so laufen muss. Uns wird das nur noch mitgeteilt. Das ist mein Problem damit. Ja, das stimmt. So Pseudo-Argumenten. Also ich meine, es ist doch nicht so, als ob auf der Fraktionssitzung detailliert jetzt besprochen wird, was er in seiner Rede sagt. Strategie und sowas, also kann ich verstehen. Strategie kann ich total gut verstehen. Aber ist das piratisch? Piratisch ist für mich Tacheles reden. Sagen, nee, das ist scheiße. Wir hätten zwar Ideen, wie man das besser machen könnte, also in einigen Punkten, wie das Nichtraucherschutzgesetz, so diese 3-4 Punkte, aber eigentlich, nee, wir wollen das ganz anders haben. Und deswegen gibt es mit uns keine Änderungsanträge und keine Kompromisse, sondern das ist das, was wir für gut befinden. Kai ist auch nicht wieder da. Ja, aber jetzt mal weg von der ganzen Strategie und so, ne? Ich meine, letztendlich ist das ja quasi auch eine Kompromissfindung, ne? Ich meine, wir lehnen das Gesetz beziehungsweise den Gesetzesentwurf von den Grünen ab und das tun wir energisch, definitiv. Aber wir sind nun mal eine Minderheit im Landtag, so. Und dann müssen wir doch gucken, dass wir wenigstens ein paar Punkte reinbringen können, um halt eben das ein wenig zu entfernen beziehungsweise nicht allzu streng zu gestalten, so wie es von den Grünen vorgesehen ist. Weil letztendlich, wenn wir es schaffen, halt tatsächlich etwas einzubringen, was das Ganze nicht ganz so streng formuliert, ja. Und der wird abgestimmt und mit der Mehrheit des Landtages beschlossen. Mit unseren Änderungsanträgen haben wir immer noch bessere Chancen, was zu ändern, als dass wir halt eben gar nicht tun. Nee, weil wenn wir geschlossen halt eben auch abstimmen und gegen diesen Gesetzentwurf stimmen, dann haben wir trotzdem nicht gewonnen, wenn der Rest dafür stimmt. Versteht ihr? Wovon träumst du nachts? Es ist einfach so, als ich mal kurz auf die Wortmeldungsliste hinweisen, sorry. Wo? Unten links im Chat. Einfach Wortmeldung sagen, wenn man was sagen will. Mia, du hast grundsätzlich recht. Ich habe das mit Daniel heute auch besprochen. Ich habe heute auch gesagt, natürlich muss man Kompromisse schließen, aber macht man das hinter verschlossenen Türen an der Partei vorbei, wo ein Parteitagsbeschluss eigentlich ziemlich eindeutig ist? Wie gesagt, ne, das ist halt eben quasi noch, ich meine, wir üben, ne? Und ich meine, vielleicht ist das nicht ganz schön gelaufen, aber ich weiß auch im Moment einfach auch keine bessere Möglichkeit, wie wir das umsetzen können. Letztendlich müssen die relativ schnell reagieren und wir sind nicht so schnell zusammenzutrommeln. Das ist einfach auch ein Punkt. Das ist auch etwas, was Daniel gerade sagte, weil er hat einfach nicht die Möglichkeit, er hat ja getrommelt an bestimmten anderen Stellen Sachen, die ihm auferlegt sind jetzt, oder beziehungsweise die er sich auf die Fahne geschrieben hat, ne? Da hat er ja getrommelt, Mittelstandgesetz etc. pp. Ne? Da ist aber auch keiner dazugekommen. Wenn da kein Feedback von uns kommt, dann was sollen wir machen, verdammtags. Ja, in dem Fall wären aber Leute dazu gekommen, weil das Thema Nichtraucherschutz war ja auch auf der Agenda der AG Öffentlichkeitsarbeit, auch schon seit mehreren Wochen, und es wussten auch Fraktionsmitglieder, dass es das ist. Ja, ich meine, was wir wirklich produktiv jetzt machen könnten, ist darüber zu sprechen, wie können wir das besser gestalten in Zukunft. Ja, das sollten wir. Ich möchte ganz kurz auf den Punkt vorhin abheben, da gesagt wurde, dann gucken die anderen uns das ab und dann haben wir schlechte Karten in den Reden. Ich war immer geradeaus, ich bin geradeaus, ich will geradeaus bleiben. Ich habe Leuten immer mit offenem Visier ins Gesicht geschlagen und niemals irgendwie hinterfotzige Nummern gedreht. Und ich bin auch irgendwie der Meinung, dass ich das auch in der Politik beibehalten sollte. Generell bin ich nicht der Meinung, das hat man ja auch schon auf der 20-Beratenliste, habe ich das mal kurz in der Mail verfasst, dass wir taktisches Geplänkel dann irgendwie ausblenden sollten aus den öffentlichen Streams, sondern in der Tat das ganz öffentlich machen sollten. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass wenn man sowas hätte öffentlich gemacht, das uns zum Nachteil gereicht hätte. Im Gegenteil, wir sehen jetzt an dieser Sitzung hier, wie die gerade verläuft, was da für Ängste geschürt werden, dass es ganz im Gegenteil kontraproduktiv war, das nicht öffentlich zu machen heute. Ich glaube auch nicht, dass wir eine solche Wichtigkeit besitzen, innerhalb des Parlaments, dass sich alle irgendwie darauf stürzen und gucken, was wir machen, um uns bloß irgendwie aushebeln zu können. Ich glaube, da haben wir so ein Selbstwahrnehmungsproblem. Björn, sei mir nicht böse, aber ich fand das gerade absurd, wirklich absurd, zu glauben, dass die unsere Sitzungen jetzt alle wissbegierig aufgreifen und danach ihre Reden ausrichten. Ich halte das für hochgradig absurd, das Argument. Die machen ihr Ding und ich sag mal, wenn die richtig dicke Dinger bei uns finden, dann gehen sie darauf ein, ansonsten sind wir denen herzlich egal. Zumal, wenn man so Rhetorikkanonen in der Gegenseite hat wie den Christian Lindner, ja, der spontan aus dem Stehgreif, sag mal, 75% unserer Fraktion so an die Wand bläst, dass wenn die sich 3 Wochen vorbereitet haben sollte. So, also danke, Simon. Danke, Kai. Du hast ja recht. Aber die Meinung, die ich da gerade gesagt habe, ist ja durchaus in der Fraktion vertreten, wie auch in den öffentlichen Sitzungen zu hören war. So, das heißt, du hast das, was ich gerade gesagt habe, als die eine extreme Seite, das, was hier vertreten wird, und Teile von dem, was du gesagt hast, als die andere Seite. Und das Problem ist, es gibt keine einheitliche Linie, wie vorgegangen wird. Und das, finde ich, ist das große Problem. Ja, wie gesagt, dazu kann man meine Mail von letzte Woche auf der 20-Piratenliste lesen. Ich möchte bitte alles mit offenem Visier machen und wenn die uns die Butter vom Brot nehmen, dann nehmen die uns die Butter vom Brot. Das kriegen die auch anders hin, als unsere Streams zu gucken oder so. Die sind einfach taktisch erfahrener. Ich bin vielmehr der Meinung, dass wir deutlich uns besser positiv darstellen können, wenn wir geradeaus bleiben und alles öffentlich machen, als wenn wir das durch irgendein anderes taktisches Geplänkel irgendwo Punkte, beim Boxen Punkte sammeln können. Wir werden keinen Punktgewinn hinkriegen. Wir müssen einen K.O.-Sieg anstreben. Ja, du hast gerade gesagt, es gibt da keine einheitliche Linie und es gibt da keine Vorgaben. Es gibt Vorgaben. Die Parteiphilosophie ist eine Vorgabe in meinen Augen. Und ich denke, das ist die Pflicht. Ich gestehe ja jedem, also ich bin ja jetzt auch nicht 18 und völlig unbedarft. Und ich weiß auch ein bisschen, wie es in Parlamenten läuft. Ich verstehe auch, dass man hier und da Kompromisse machen muss und dass man hier und da auch mal persönliche und vertrauliche Gespräche führen muss. Völlig in Ordnung. Aber wenn man von vornherein erstmal die Öffentlichkeit komplett ausblendet, gerade bei solchen Themen, ich meine, das ist jetzt ein politisches Thema, was sich wunderbar dafür geeignet hätte, in der Parteiöffentlichkeit zu diskutieren, wie gehen wir da jetzt vor, dann hinzugehen und zu sagen, da machen wir lieber erstmal 85% unserer Sitzung nicht öffentlich. Und das in der Historie, das darfst du jetzt auch nicht vergessen, der Anzeige und anderer Dinge, die innerhalb der Fraktion gelaufen sind, die vorsichtig ausgedrückt ja auch nicht gerade taktisch geschickt, dafür aber sehr unglücklich ausgegangen sind. Ja, das ist korrekt. Und die Sache ist, man muss einfach miteinander reden. Die Fraktion miteinander, die Fraktion mit der Basis. Und dann muss man irgendwie gucken, wie man das Ding auf die Reihe kriegt. Aber das ist, glaube ich, auch das, was Daniel gerade hier völlig angenervt hat. Und was vor 4, 6 Wochen, wo wir schon mal diskutiert haben, auch gesagt worden ist, es erwischt dann hier im Mammel meist die Falschen. Ja, aber dann müssen die Leute sich das nicht antun, sondern innerhalb der Fraktion dafür sorgen, dass es vielleicht in der Fraktion besser wird. An der Stelle bin ich raus. Ich meine, ich glaube, wir haben Daniel genug gelobt dafür, dass er heute Abend hier war. Und wir haben ihm auch gesagt, dass er vielleicht nicht dafür, dass er nicht schuldig ist. Und ich erwarte von ihm, dass er das in die Fraktion trägt, dass es einen Redebedarf gibt, einen Erklärungsbedarf gibt von der Fraktion an die Basis. Und Bernd Pirat, du hast vorhin gesagt, irgendwie so, nochmal ganz kurz, das war vor einer halben Stunde, hast du gesagt, wenn irgendwelche Leute tolle Ideen von uns annehmen und die dann durchsetzen und sowas, dann können wir stolz drauf sein, dass, weil wenn wir das als erstes gemacht haben oder sowas. Falsche Adresse. Oder war das der faire Pirat, Harald? Dann muss ich einfach sagen, vom leider massenpsychologischen her ist das vollkommener Bullshit, denn es gibt Grundregeln im Marketing. Wenn du der Erste bist, bist du der Bessere. Egal, ob du es geklaut hast oder nicht. Ich muss jetzt mal, das soll jetzt auch nicht im Fraktionsbashing enden. Einer der Gründe, warum ich das hier hingebracht habe, war ja auch, weil ich etwas hilflos bin, wie wir zukünftig mit der Politik der Fraktion arbeiten sollen oder umgehen sollen. Weil ich habe keinen Bock mehr, mir irgendwie Gedanken zu machen, wie man in den nächsten 2, 3 Wochen Pressemitteilungen schreibt und zu welchen Themen, um dann irgendwie andauernd untergraben zu werden. Und das ist nicht das erste Mal, dass es passiert ist. Ich bin da auch dankbar für jeden Ratschlag, der jetzt kommt. Ich habe der Fraktion angeboten zu sprechen. Das ist vor 5, 6 Wochen, einen Tag vorher, noch nicht mal abgesagt worden, sondern ich habe nachgefragt, wann es stattfindet. Und dann habe ich erfahren, es findet nicht statt. Ich habe auch mal gesagt, jetzt irgendwann vor ein paar Tagen, ich renne denen nicht mehr hinterher. Irgendwann ist einfach ein Punkt, wo ich da auch keine Lust mehr habe, andauernd anzufragen. Ich halte auch nicht sehr viel davon, jetzt irgendwie nur ein Gespräch mit Ingo zu führen, weil der ist da, glaube ich, genauso hilflos. Was meint ihr? Also ich weiß jetzt auch wirklich nicht, was anderes zu tun, als dass wir als Landesverband da in Anführungszeichen unser eigenes Süppchen kochen dann so lange. Also mein Vorschlag ist, dass wir nochmal mit den Ansprechpartnern im Landesvorstand sprechen, die sich am Wochenende mit Fraktionsleuten treffen und dass die das aus Sicht des Landesvorstandes sozusagen auch eine Kleiderordnung höher als die AGÖA ansprechen, dass diese Dinge definitiv laufen müssen, damit es eine gemeinsame Position gibt und wir nicht nach außen lächerlich wirken, wenn eben die Partei und die Fraktion sich ständig gegenseitig dementieren. Und dann hoffe ich mal, dass dieses Gespräch am Wochenende erbringt, dass dann die Kommunikation auch auf eine andere Ebene gehoben wird und kontinuierlich sinnvoll und auch vertrauensvoll stattfinden kann. Ich habe jetzt keinen besseren Vorschlag oder sowas. Ich wollte nur mal kurz überlegen, was wäre denn passiert, wenn du dich jetzt nicht dahinter gehangen hättest oder wenn du nicht mit Daniel gesprochen hättest? Dann hätten wir heute Abend überlegt, wie wir eine PM schreiben, hätten die grob vorformuliert, hätten einen O-Ton formuliert und hätten morgen erschreckt festgestellt, dass die Situation eine ganz andere ist. Also im besten Falle hätten wir das Ding quasi fertig gehabt und hätten nachgefragt und hätten dann quasi gesagt bekommen, dass unsere Arbeit für nichts war. Das wäre der extrem schlimmste Fall gewesen, ja. Nee, es gibt noch einen schlimmeren der Fall. Der schlimmste hätte Fall, noch wenn passieren wir rausgeschickt können. Hätten. Wir hätten sie rausgeschickt und eine Stunde später wäre wieder eine PM der Fraktion herausgegangen mit einem anderen Wortlaut. Stell dir vor, wir machen eine PM mit dem Andy Pop als Zitatgeber. Und Dann ist sie draußen und dann kommt dieser Änderungsvorschlag. Ja, was ist denn dann? Ja, ja, ich weiß. Das ist ja eins der Probleme, die ich da drin sehe. Also es ist ja nicht nur das Problem der fehlenden Abstimmung oder Ressourcen. Also beispielsweise bei dem Thema Urheberrecht war es ja auch so, dass da erst die Fraktion angetriggert wurde und dann halt das Ding nicht gelaufen ist in der Fraktion und wir da in der Nebelaktion uns überlegt haben, okay, wie kriegen wir das Ding jetzt am besten verkauft, also das Papier von Daniel Neumann. Sondern es geht ja auch wirklich um politische Aussagen. Und ich habe ein Problem einfach damit, dass ich mich also an einem Dienstag hinsetze und überlege, okay, nächste Woche ist Anhörung zum Thema Dichtigkeitsprüfung, zum Thema Nichtraucherschutzgesetz. Auf der einen Seite der Oliver, den muss ich jetzt nochmal loben, wirklich vorbildlich uns informiert hat, was Stand der Diskussion ist und dass er sich wieder meldet. Also das war das Thema Dichtigkeitsprüfung, wo er den Dannebot mit ins Boot genommen hat. Und auf der anderen Seite beim Nichtraucherschutzgesetz, ich heute nachtelefoniere, aber auch nur aufgrund einer in Anführungszeichen Panikmeldung auf der 20-Piraten-Liste von einem Fraktionsmitglied und Vizepräsident des Landtags. Und dann artet das heute Abend in sowas aus. Das ist einfach nicht, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Was ist denn mit Christiane Herrlitschka? Die ist doch irgendwie Verbindungsglied auch zur ÖA, oder? Ja, die sieht das genauso wie ich oder fast genauso wie ich. Die hat nur dummerweise jetzt Examen und hat bis Mitte Oktober keine Zeit. Und die trifft auch nicht mehr ihren Freund, der im Landtag sitzt, oder was? Schade. Aber wenn die was Vertrauliches besprechen, sollten wir das als ÖA nicht ausnutzen. Ich meinte als Verbindungsglied. Also es ist ja, wir haben ein eindeutiges Kommunikationsproblem. Wir haben eine Landtagsfraktion, die tut, was sie möchte, was ja einerseits grundgesetzlich legitimiert ist. Andererseits haben wir eine AGÖA plus eine Basis, die teilweise mit den Entscheidungen, die die Fraktion trifft, nicht zufrieden ist. Ich will es mal so ausdrücken. Also wie können wir das versuchen zu lösen? Ja, das ist ja nicht nur die ÖA, reduziert das nicht darauf. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Andi Rode, also AG Drogen und AK Drogen NRW, jetzt auch ziemlich angepisst sein wird. Ja, aber ich gehe jetzt mal hier von unserem Raum aus, dass es mit Sicherheit andere AGs oder AKs oder PGs oder wen auch immer betrifft. Das ist ja eine andere Kiste. Aber wie können wir proaktiv, positiv versuchen, das zu verbessern? Ja, also ich bin da ratlos. Ich habe das Gespräch angeboten. Ich habe auch gesagt, ich spreche regelmäßig mit Daniel, mit Michelle, mit Kai, mit, wen habe ich jetzt vergessen? Mit dem Joachim spreche ich, nicht so häufig, aber auch. Ich habe manchmal den Eindruck, dass der ein oder andere in der Fraktion, jetzt nicht diese vier, in einer Blase sitzen und dass denen nicht wirklich bewusst ist, wie das nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in meinen Augen viel wichtiger innerhalb der Partei oder des Landesverbands wird. Ja, und deswegen, die Blasen müssen wir anpieksen, ne? Ja, und uns da den Spiegel vorhalten. Und deswegen werde ich da morgen im nordrhein-westfälischen Liquid Feedback eine Initiative dazu verfassen. Dann können wir darüber abstimmen. Das werden die hoffentlich Aktiven im Verband tun. Ein bisschen Glück, paar hundert, weiß nicht, wie die Lage so ist. Und dann können wir ihnen das schon mal unter die Nase halten. Und wenn danach der nächste Fu passiert... Das ist super süß von dir, dass du eine Liquid-Feedback-Initiative irgendwie starten möchtest. Aber das ist nicht die Lösung dieses Problems, denn hier geht es um Menschen. Es geht nicht um Liquid-Feedback und es geht nicht um Initiativen, sondern es geht um Menschen, mit denen wir kommunizieren. Und es sind nur 20. Und anscheinend haben wir ein Problem mit 16 von 20. Nicht vielleicht mit 4. Ja, mit 16 stimmt. Ich habe jetzt, das ist nicht, also bitte jetzt nicht irgendwie jeden Namen, den ich nenne, auf die Gurgel. Ja. Die, offensichtlich nehmen die das nicht wahr. Und wir müssen denen klar machen, dass die vielen Aktiven im Verband dieses Problem sehen. Ja, und da wird die du kannst denen so lange einzelne E-Mails schreiben, wie du willst. Deswegen sagen sie trotzdem noch, ja, es sind Einzelmeinungen und das Gesamtbild ist aber ganz anders und wir müssen das bald mal ändern. Und soll nicht wieder passieren. So, ich denke, wir brauchen da erstmal eine großflächige Ansprache von so möglichst vielen Unterstützern. Was anderes fällt mir da nicht ein, als Liquid Feedback zu nutzen. Das ist die erste Eskalationsstufe. Ja, und die nächste Eskalationsstufe, ja gut, mag sein, ist ein Anfang. Und die nächste Eskalationsstufe wäre dann, wenn der nächste Fu passiert, vielleicht dann auch mal vorbeizukommen im Landtag und dann das mal mit ein paar Dutzend Leuten persönlich klarzumachen, dass man damit nicht einverstanden ist, wie da verfahren wird. Ratberg, ich schätze dich wirklich als einen hervorragenden... von Eskalationsstufen reden. Eben, genau. Also Eskalation, nein. Es geht nicht um Eskalation, es geht um Deeskalation. Du glaubst, wenn du hier von... Stopp, warte mal eben. Du glaubst, wenn du hier von Eskalationsstufen redest, dann anfängst eine Liquid-Initiative loszutreten, die alles andere als konstruktiv ist in dem Fall. Und dann von der zweiten Eskalationsstufe redest, dass du noch jemanden... Ja, dass du dann noch jemanden findest, der dich anmeldet im Landtag? Genau. Vollkommener Blödsinn. Also mach nicht alles als Blödsinn weg, also auch wenn jetzt ein Vorschlag diskutabel ist oder vielleicht nicht ganz so, das ist ja alles ins Unreine gesprochen auch. Aber es ist wirklich so, also ich meine, ich sage jetzt mal von mir, ich bin ein bisschen welterfahren und ich bin auch ein bisschen älter mit 48 und habe einiges gesehen, aber ich bin da auch ratlos. Ich habe das Gespräch angeboten, ich rede mit vielen Leuten, ich stelle sehr häufig fest, so blöd wie das jetzt klingt, dass ich überlege, wie wird etwas in der Öffentlichkeit ankommen und habe leider zu oft auch recht, dass es so ist. Und ich weiß mir jetzt zurzeit auch keinen Rat mehr und bin auch ein bisschen demotiviert, was jetzt diese Zusammenarbeit angeht. Also ich frage mich immer noch, haben wir wirklich ein Zusammenarbeitsproblem oder haben wir vielleicht auch ein bisschen ein Problem, dass wir uns ein bisschen unsicher darin sind, ob wir Kompromisse beziehungsweise von unserer eigentlichen Meinung ein Stückchen abweichen können oder nicht, ohne dass man das direkt irgendwie mit allen bequatscht oder ohne dass wir das halt eben mit einem Beschluss machen. Ich weiß nicht, ob es an den Personen liegt oder an dem Ding an sich. Ich muss jetzt mal eben zurückfragen. Kennst du die Historie so der letzten 3-4 Monate? Nee, ich glaube nicht richtig. Okay, ich habe am Wahlabend mit einigen gesprochen, habe gesagt, das Erste und Wichtigste ist, denke ich, dass ihr in irgendeiner Form einen Weg findet, den Landesverband mit einzubeziehen. Und zwar, weil ich wusste und ich auch Anfragen schon hatte von Journalisten, wie macht ihr das jetzt demnächst mit der Transparenz und wie macht ihr das demnächst mit der direkten Beteiligung? Und ich weiß, dass Journalisten im Prinzip auch nur die Sommerpause abwarten und sich jetzt angucken, wie das jetzt läuft in den nächsten 1-2 Monaten und dann werden irgendwann die ersten bösen Artikel kommen. Das ist meine Einschätzung, meine persönliche. Ich kann mich da irren, aber ich glaube nicht, dass ich mich da irre. Problem ist also trotz, also ich sage jetzt wirklich bewusst, wir alle Themen wieder heranzutreten, doch aktiv eingebunden haben. Also gesagt haben, bitte, wir brauchen eine Meinung. Klassisches Beispiel ist die Steuer-CD-Geschichte. Wir dann eine Info bekommen haben oder einen Rat bekommen haben und einen Tag später und nochmal eine Woche später ist dann genau das Gegenteil in der Fraktion beziehungsweise bei einzelnen Mitgliedern passiert von dem, was uns mitgeteilt wurde. Das ist jetzt mehrfach passiert. Was ich festgestellt habe, ist halt, dass sich in der Öffentlichkeit das Bild der Piraten extrem gewandelt hat und das haben mir viele bestätigt. Ich sage jetzt mal ganz platt von 80-20 Zustimmung zu 20-80. Das ist so. Und das spiegelt übrigens auch die Umfragewerte bundesweit wider. Also da kann auch jeder das jetzt noch toll reden, wie er möchte. Ich sage, das liegt unter anderem daran und an den ganzen Gates, die woanders produziert werden. Und wenn man mit Leuten spricht, dann hört man sehr häufig wirklich das, was eben schon zitiert wurde. Da kommt schon mal der Spruch, ich bin nur meinem Gewissen gegenüber verantwortlich. Da kommt schon mal der Spruch, wir können das hier als Fraktion nicht machen. Das entscheidet jeder Einzelne für sich. Oder es kommen Reaktionen wie vom Daniel Schwert jetzt eben, ohne das jetzt im Detail kritisieren zu wollen, wenn du da einfach mal siehst, wie der hier und da mal auf Kritik reagiert, auf sachliche Kritik, was also der Holarius zum Beispiel geschrieben hat, war, wenn man es durchdenkt in Ruhe mal, völlig korrekt, da kam nichts Konstruktives mehr zurück und das ist einfach ein Problem. Ich kenne den Daniel gut, gleicher Kreisverband und ich weiß, dass wenn Daniel ist manchmal, wenn ihm der Faden reißt, dann geht das schon mal so. Ich kenne das halt eben. Aber der ist auch zu beruhigen und das ist auch nicht persönlich gemeint in dem Moment. Also das, zu der Person halt eben selber einfach nur. Hilft nicht viel. Also ich glaube, ich meine, das passt jetzt nicht ganz zum Thema, was da links steht, aber ich glaube, dass wir ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommen werden, wenn das in der Arbeit so weiterläuft. Und wenn mir Leute aus der Fraktion durchaus nachvollziehbar erklären, warum bestimmte Dinge so laufen, wie sie halt laufen, dann muss ich aber zu Recht zurückfragen, sind wir nicht angetreten, Dinge anders zu machen und kapitulieren wir wirklich so schnell? Also ich denke, also ich sehe das ja eigentlich irgendwie ein bisschen anders. Ne? Ich sehe halt eben, dass wir die gleichen Probleme in allen Kreisverbänden, an allen Stellen haben. Also ob das jetzt Bund, Land oder Kreisverband ist. Ne? Kommunikation ist wichtig, aber auch Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig. Und wir müssen uns da halt wieder konkreter ausrichten. Wir waren da früher besser. Wir waren da früher besser, indem wir halt eben, damals hatten wir keine eigenen Sachen, ne? Oder kaum eigene Sachen. Aber wir haben halt eben ordentlich gegen die anderen gefeppert. Im Moment kriegen wir eigentlich nur ab und wir stecken eigentlich auch nur ein. Also wir gehen kaum noch auf Konfrontation und wir machen eigentlich und wir kriegen es auch nicht hin, unsere eigenen Initiativen anständig platzieren. Ne? Und auch nicht, das ist einfach extrem schwierig. im Moment und damit müssen wir halt eben lernen, umzugehen. Aber ich denke nicht, dass ich würde nicht so schwarz malen. Ich sehe uns eigentlich an einer ganz anderen Stelle, nämlich wenn wir das jetzt sortiert kriegen, dann stehen wir vor einem Durchbruch meiner Meinung nach. Ja, aber wir kriegen es ja nicht sortiert. Ich habe mich gestern Abend mit Piraten unterhalten und er sagte, die Leute haben jetzt hoffentlich daraus gelernt, dass man den Kram nicht mehr hinter verschlossenen Türen diskutiert, der nicht hinter verschlossene Türen gehört. Ich schließe aus heute Abend, dass man das trotz alledem so weitermacht. Also bei uns hier im Kreisverband sagt man eigentlich, okay, fuck die Piratenpartei auf Bundesebene und auf Landesebene. Wir gewinnen auf der Kommunalebene, weil auf Landes- und Bundesebene kommt nichts Konstruktives mehr raus. Es geht nur noch um Taktik oder es geht um Köpfe, die sich gegenseitig anscheißen. Und lass uns versuchen, auf der Kommunalebene Politik zu machen für in Nordrhein-Westfalen 2014, wenn dort die Kommunalwahlen sind. Ja, genau. Und die fünf sind anders als der Rest der Partei, die mit mehreren Zielen angetreten sind und deshalb, ja, ist schon klar. Veto, bitte, Veto. Also tut mir leid, bei aller Liebe und bei deinem bisher konstruktiven Stil, das passt jetzt mal so gar nicht da rein. Das ist eine Bankrotterklärung, die du gerade abgeliefert hast. Ja, sehe ich auch so. Und ich kann das gerade jetzt in Bezug auf das, was wir letzte Woche gemacht haben, also Urheberrecht, kann ich das überhaupt nicht bestätigen, sondern sage da, wir haben gezeigt, dass es anders geht und dass es anders funktioniert. Meinst du jetzt gerade, was ich gesagt habe? Du hast gerade Bundesverband und Landesverband komplett abgeschrieben. Und verbitte ich mir einfach. Ja, sehe ich. Okay, Entschuldigung. Ich denke, ich darf meine Meinung äußern. Und ich darf auch die Meinung der Kreismitglieder äußern. Ja, dann möchte ich bitte wissen, an welcher deine Kreismitglieder konstruktiv an uns herangetreten sind, in der Antragsfabrik eventuell Dinge eingereicht haben, gegebenenfalls auf Mails von Abgeordneten, die um Mithilfe oder Mitsprache gebeten haben, an welcher Stelle sie da geantwortet haben. Mir ist nicht so richtig viel bekannt, dass die Parteibasis selber versucht, sich da konstruktiv einzubringen. Es tut mir leid, der andere Weg funktioniert auch nicht gut und dann muss man auch mal so ehrlich sein und sagen, okay, wir fassen uns da mal in die eigene Nase. Die Politik, mit der wir uns beschäftigen, ist gerade so Luftschlosspolitik. Das ist so der Wunschzettel, den wir uns schreiben. Das, was in der Realpolitik momentan abläuft, interessiert uns aber eigentlich gar nicht. Denn so verhält sich nämlich aktuell die Partei. Und das muss an der Stelle auch eigentlich mal gesagt werden. Entschuldigung. Ich muss dir mal sagen, weil ich lese ziemlich viele Mailinglisten und antworte auch gerne gerade auf Fragen, wo irgendwas Inhaltliches oder Qualitatives gefragt wird. Und ich habe jetzt auf den normalen Mailinglisten NRW oder Info oder sowas, habe ich solche Fragen nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe jetzt nicht jeden Tag in den Blog und gucke, was irgendjemand da schreibt und wo ich ihm helfen kann. Aber auf den Mailinglisten habe ich das nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kai, ich muss dir an einem Punkt recht geben, an einem Punkt widersprechen. Das mit dem Einbinden bzw. dem Nachfragen, da muss man auch mal ein bisschen überlegen, wenn man jetzt wirklich, also dieses Beispiel von mir, Eisenbahnschwelle von Bielefeld A nach B verlegen, wenn man da jetzt einen Arbeitskreis mit beglückt und dann erwartet, dass da innerhalb von 2 Tagen eine Ausarbeitung kommt. Ich glaube, das ist sehr schwierig. Aber gerade bei so einem Thema wie jetzt Nichtraucherschutzgesetz, wo ja auch eine Diskussion auf Landesverbandsebene, also auch danach noch stattfindet, wäre es sehr, sehr einfach gewesen, hinzugehen, weil da viele auch sagen, da habe ich Bock zu diskutieren oder da habe ich Bock, was zu machen. Das ist nicht passiert in dem Fall. Ich meine, man muss Politik auch lernen und ich weiß, dass ihr euch mit allem möglichen Scheiß beschäftigt, mit dem ich mich auch nicht beschäftigen möchte. Möchte ich bitte darauf antworten dürfen? Ja. Also zum Ersten, Harald ist dein Name, der faire Pirat? Ja, ne? Ja. Ich habe dich da durchaus wahrgenommen als jemanden, der konstruktiv mitarbeitet. Also von daher, das ist hoffentlich gerade nicht zu pauschal rübergekommen. Das möchte ich auch nicht, dass ich das zu pauschal rübergebracht habe. Aber in der Summe ist das einfach so. Diese Mails, die hat's von Daniel Schwert und von mir gegeben, ganz konkret zu ganz konkreten Themen, die wir bearbeiten, die wir in den Ausschusssitzungen haben. Und das Feedback dazu war vorhanden, aber das war marginal. Es verlangt niemand, Achim, das ist dann in deine Richtung, dass jetzt dazu eine komplette Ausarbeitung kommt. Das verlange ich überhaupt nicht. Aber ich fände es ganz schön, wenn die Partei selber meint, okay, wir sind die Partei von denen, die mitreden wollen, dass sie an der Stelle, wo dann auch gesagt wird, hier bitte redet mit, auch wirklich mitredet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass es in der Form nicht passiert, wie ich es mir vorgestellt hätte, weil ich dachte eigentlich, wir als Fraktion haben gegenüber den anderen Fraktionen sogar einen erheblichen Vorteil, weil wir nämlich eine extrem aktive Basis haben. Und wenn dann Anfragen von uns kommen, die eher nicht beantwortet werden, dann finde ich das schade. So, und was die andere, die Nichtraucherdiskussion betrifft, das wird der Christopher gerne bestätigen. Ich bin da derjenige, der auf die Leute zugegangen ist, versucht hat zu sagen, okay, ich würde mich gerne mit euch hinsetzen, aber unter den und den Auflagen. Und das wurde dann geblockt. Ich sag mal so, der Thomas Latzke hat da seinen Standpunkt, ich habe da meinen Standpunkt und Ziel war es von vornherein zu sagen, okay, ich würde gerne ein Nichtraucherschutzgesetz schreiben, deswegen habe ich den Daniel auch nochmal angeschrieben, ich würde gerne ein Nichtraucherschutzgesetz schreiben, das die Interessen beider Seiten wahrt. Das ist möglich. Und ich würde das Gesetz gerne so schreiben, dass es eindeutig ist. Auch das ist möglich. Der Ansatz, dann zu sagen, okay, aber wenn ich dieses Gesetz schreiben soll, dann muss das gewährleistet sein, wurde dann abgelehnt. Und gewährleistet sein musste einfach nur, dass es eine Quotierung zwischen Raucher- und Nichtraucherkneipen gibt, dass im Prinzip nicht komplett gesagt wird, in Kneipen wird nicht geraucht. Das ist einfach meine Vorbedingung. Und ich glaube, da bin ich auch berechtigt, so diese zu stellen, weil die durchaus mit der Basismeinung konform geht. Der wurde nicht entsprochen, daraus ist nichts geworden und den Latzke habe ich tatsächlich jetzt gestern dann, weil es mir dann einfach zu viel wurde, in Skillfall gesetzt. Du hast da recht, aber auf der anderen Seite musst du auch sehen, wenn sowas auf der NRW-Liste diskutiert wird und Thomas Latzke da jede zweite Mail beantwortet und der ist ja offensichtlich wirklich lese- und beratungsresistent, dann haben vielleicht auch viele keine Lust, diesem Thread mehr zu folgen. Und dann geht eine gute Mail von dir möglicherweise auch unter. Ich habe auch aufgehört, die NRW-Liste zu lesen. Also ich sag mal aus meiner Sicht halt eben, ich arbeite Vollzeit, ich bin wirklich engagiert, ich mache auch gern, was ich gerade nicht. Es tut mir auch oft leid, dass ich nicht mehr Zeit dafür habe, ne? Aber ich kann mir die 100 Mails in der NRW-Liste nicht mehr durchlesen, habe ich keine Zeit mehr für. Und das ist halt eben, denke ich, vielleicht nicht nur bei mir ein Problem, ne? So dass ich habe einfach gar nicht die Zeit, um zu sehen und am Ende des Tages halt eben zu schauen, was zum Teufel ist heute alles passiert. Es ist natürlich irgendwie, ich weiß ja auch nicht, wie man es besser machen kann, aber vielleicht müssen wir da nochmal genauer hinschauen und gucken, was man besser machen kann. Bei der NRW-Liste sind die Threads eigentlich immer relativ gut und man sieht eben auch ganz schnell, wo findet dann eine Diskussion statt, sodass man aus meiner Sicht da in wenigen Minuten drüber kommt und sieht, was interessiert einen, wo kann man gegebenenfalls mal reinlesen und was ist jetzt nicht das eigene Thema und da lässt man die Finger von. Genau. Könnten wir uns mal wieder um Wortmeldungen kümmern? Okay. Entschuldigung, aber lass mich ganz kurz noch darauf eingehen. Die Frage, was kann man besser machen? Ganz konkret, was jeder Pirat für sich besser machen kann. Greift euch 1, 2, 3 Themen. Kümmert euch um diese einzelnen Themen. Arbeitet euch da rein und diskutiert dann mit. Lasst den Gedanken fallen, dass ihr überall mitreden könnt. Das funktioniert nicht. Wenn man sich real mit Politik beschäftigt, funktioniert es schlicht und ergreifend nicht, dass man bei überall mitredet. Wenn ihr das macht und tatsächlich euch einarbeitet, dann kommen da auch durchaus deutlich bessere Arbeitsergebnisse heraus. Ich möchte da wirklich an den AK Drogen verweisen, der Andi, der sich da kümmert. Da kommt fast immer hervorragend ausgearbeitete Dinge aus diesem AK. Muss ich mal fragen, warum dann zum Beispiel das Thema Nichtraucherschutzgesetz nicht unter anderem auch dort mal behandelt wurde? Beziehungsweise, also ich habe jetzt gerade mal die Mailinglisten, die ich abonniert habe. Dazu gehört also die AK Wirtschaft, dazu gehört auch die AG Drogen beziehungsweise AK Drogen. Der Daniel Schwert hat recht, am 19. September hat er was gemacht zum Mittelstandsgesetz. Da ist auch nur eine Antwort gekommen, aber bei diesem Thema Nichtraucherschutz ist nichts passiert und bei der Steuer-CD, da müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Also da ist ja auch nichts in der Öffentlichkeit, also wirklich konstruktiv passiert. Also der gab mir gerade noch den Hinweis, Nichtraucherschutzgesetz war in Ansgars Mail auch drin und da hat auch niemand drauf geantwortet. Ja, aber da war der AK-Drogen mit. Oh Leute, ne? Also ich finde es echt nervig. Ich habe vor einer halben Stunde irgendwann mal in den Chat geschrieben, ich möchte mal was sagen. Ja, und ist der Korax hat eben auch mal... es ist überhaupt nicht über. Das kommt auch immer drauf an, wie man es macht mit dem Reingeben in die AKs und so. Also vor nicht allzu langer Zeit hat die RIA das neue Schulgesetz uns auf die Liste gekippt, hat ein paar warme Worte dazu verloren und daraufhin haben 3 oder 4 Leute versucht, ihr Bestes zu geben dazu. Ich unter anderem auch. Habe also das gesamte Gesetz durchgearbeitet und das ist nicht wenig und wir machen das ja auch alle nur zum Spaß. Und dann hat der Daniel Schwert, hat, wie er eben richtig gesagt hat, auf die Kulturliste eine Tagesordnung gekippt. ohne irgendwelche Erklärungen. Da steht nur eine Tagesordnung und es gibt irgendwelche Links. Das hilft mir gar nichts. Also da komme ich erstmal schon überhaupt nicht rein. Das sehe ich mir an und denke mir, ja, und was soll ich jetzt damit? Also da ist es schon noch ein sehr großer Unterschied, wie man mit sowas umgeht. Die andere Sache ist, es kommt halt immer drauf an, der Masch aus dem AK Bildung hat mit dem Olaf zusammen eine Rede geschrieben. Wir sind für die Fraktion da, wenn man uns wirklich einbindet. Es ist immer nur die Frage, wie es funktioniert. Also es ist immer so ein Geben und Nehmen. Ach so, abgesehen davon, nicht jeder Arbeitskreis hat die Manpower. Das muss man ganz, ganz klar dazu sagen. Moderiert irgendwer? Ich glaube, der Korax. Dann sage ich einfach. Nein, Korax. Kurz hier zu Thomas Flatzke. Der hat es geschafft, die sind nur noch zu zweit, er und Willi Wurm. Ob seiner Wiki-Seite da mit Squad oder keine Ahnung, es will keiner, also die haben sich ja von dem Nichtraucherschutz ganz verabschiedet und ein eigenes Ding da aufgezogen, die sind so militant, keiner will mehr mit denen spielen, die sind halt seit weit über einer Woche, seit die den Thread gestartet haben, alleine, es hat sich kein anderer mehr gemeldet, keiner will mehr mit denen spielen, weil mit denen kannst du sowieso nicht reden, mit denen kannst du überhaupt nicht mehr reden, die sind außen vor, die sind raus. Jetzt? Scheinbar. Also was wir in Köln mal überlegt hatten oder angedacht hatten, also es ist wirklich nur eine Rohfassung, aber halt eben quasi ein Barcamp zu machen mit verschiedenen Fraktionsmitgliedern, also halt eben quasi Basis- und Fraktionsmitglieder und dann halt eben letztendlich zu schauen, wie kann man die Kommunikation verbessern, wie läuft das wirklich ab irgendwie, was geht da im Landtag, so dass man sich ein bisschen besser koordinieren kann. Ja, das machen wir doch gerade. Inwiefern? Spontan-Barcamp im Mammel. Ja. Ja, aber das halt eben mal ein bisschen professionell aufgezogen halt eben und mit richtig, ich weiß nicht, wäre das nicht eine Möglichkeit, das irgendwie in den verschiedenen Teilen von NRW mal zu machen? Ach komm, also nicht schon überall wieder hinfahren und reden und machen und tun und hinterher kommt nichts raus. Das ist doch jetzt ein konkreter Anlass und deshalb sind doch hier, was sind denn das, 40 Leute? Ja, natürlich ist das nicht vorher angekündigt und natürlich kommt da auch nichts bei raus. Aber warum müssen wir denn immer überall zusammenhocken und das besprechen? Weil das sinnvoll ist. Ich glaube, sinnvoll wäre, wenn die Koordinatoren der Arbeitskreise auf Parteiebene, also jetzt nicht die im Landtag, sondern die ursprünglichen Arbeitskreise, sich entweder schlau machen oder einfach anfragen, dass jemand mal Abläufe, Themen und Sonstiges erklärt, dass man sich eine Stunde hinsetzt. Ich weiß nicht, wie das in den anderen Arbeitskreisen abläuft, aber ich habe das im Arbeitskreis Gesundheit gemacht und habe einfach mal so erklärt, was Sache ist und wie das läuft, wie gearbeitet wird, damit man da mal ein bisschen einen Einblick hat, weil ich hatte den am Anfang ja auch nicht, wusste ja auch nicht, wie das abläuft, dass man zumindest da an der Basis dann genau weiß, wie die Arbeitsabläufe sind, wie die üblich sind, wie wir die vielleicht anders machen können, wie wir die anders machen wollen und wie thematisch gearbeitet wird. Da ein Barcamp für zu machen, ist schon wieder viel zu viel Bahau, finde ich. Aber das in kleinen Gruppen machen, und zwar in den Gruppen, wo die Leute arbeiten wollen und helfen möchten, ist, glaube ich, effektiver. Ja, das ist quasi eine Möglichkeit, die man in Angriff nehmen kann. So, aber man kann vielleicht auch irgendwie neue Wege finden, die vielleicht doch noch ein wenig produktiver sind als das. Weil du hast halt eigentlich quasi wieder eine zwischengeschaltete Stelle zwischen Basis und Fraktion. Und vielleicht kriegt man es halt eben tatsächlich auch noch auf einem anderen Weg, beispielsweise, was mir so gerade spontan einfällt, wäre vielleicht, es gibt Themen, es gibt Ausschüsse, es gibt in den Ausschüssen Themen halt eben, die aktuell behandelt werden und dass sich halt eben in diesen Themen, zu diesen Themen, die Leute finden, die sich dazu daran Interesse haben, sich auf eine Mailingliste beziehungsweise oder vielleicht in einen Verteiler eintragen lassen und dann halt eben mit aktuellen Infos dann halt eben zugebombt werden quasi. Ja, aber die Themen stehen alle im Netz. Ja, richtig. Wer hat sie im Wiki versteckt? Ja, ja. Es ist halt eine Masse an Informationen für jeden. Ich meine, ich denke, wir sind jetzt zwar 40 Leute, ne? Aber wir müssen natürlich auch Multiplikator spielen, ne? Also auch für die Leute, mit denen wir dann halt eben vielleicht auch sprechen, ne? Ich meine, aus Köln sind hier vielleicht ein paar Leute da, aber wir haben ja auch immer wieder um die 50 Leute am Stammtisch, die jetzt nicht hier sind und die natürlich auch nicht wissen, wie sie jetzt halt eben irgendwie an eine bestimmte Sache rankommen. Und ne, wir haben auch ganz viele Neue, die sich in unserem Wiki nicht auskennen, die sich in unseren Tools nicht auskennen und so weiter und so fort. Ich denke auch, dass so ein Barcamp oder so ein Tag der politischen Arbeit durchaus genutzt werden kann, um auch genau das zu thematisieren und Menschen, die eben gerne auch zu so Real-Life-Treffen gehen, die Botschaft drüber zu bringen, dass sie eben bestimmte Mailinglisten lesen sollten und sich dann auch auf dem Wege dann einbringen können. Weil oft liegt es eben daran, dass bisher tatsächlich sozusagen die Piratenwelt so vielfältig ist, dass eben viele sich das eben nicht antun mit den Mailinglisten oder auch im Mumble siehst es ja, der Schnitt liegt immer noch um die 300 im gesamten NRW-Mumble bei 30.000 oder bei 6.000 Prozent brauchen wir jetzt nicht zu rechnen, das ist verdammt wenig. Ich denke schon, dass es notwendig ist, Informationen ein bisschen aufzubereiten, um die weniger aktiven Piraten auch in die politische Arbeit mit einbinden zu können, weil sie oft einfach nicht sehen, wo man sich jetzt engagieren kann oder einfach von der Masse an Informationen erschlagen sind. Haben wir. Nennt sich NRW-Info und NRW-Organisationsliste. Ja, nee, das meint er nicht, glaube ich. Ich meine weiß. Also wirklich sozusagen Aufarbeiten von Informationen, wie kann ich der Fraktion zuarbeiten, wie komme ich an Informationen, woran die Abgeordneten gerade arbeiten, wo sind die Entwürfe dazu, wann finden da Treffen statt. Das ist nicht das, was über die Info geht, sondern das ist das, was die Insider wissen. Ja, das ist jetzt, also das ist auch ein weiteres Problem, also in der ganzen Gesamtkommunikation, dass viele Informationen, dass man sich die zusammensuchen muss. Also suchen muss heißt, man findet sie nirgendwo zentral. Das wird sich möglicherweise oder hoffentlich in den nächsten ein, zwei Monaten ändern. Ich habe aber, also Nummer eins, ich finde die Diskussion da sehr befruchtend. Ich habe aber ein kleines Problem. Ich finde da immer noch keinen Lösungsansatz dafür, dass wir Dinge, wie jetzt heute passiert sind oder in der letzten Woche oder in der Woche davor, wie die verhindert werden können, weil ich frage Fraktionsmitglieder, ich bekomme Antworten und da passiert halt was anderes. Das ist das eine. Und ich glaube nicht, dass wir in der Öffentlichkeitsarbeit jetzt das Problem lösen können, ob ein Arbeitskreis aktiv ist oder inwieweit ein Arbeitskreis in Fraktionsarbeit mit eingebunden werden kann. Ich glaube, das ist ein bisschen auch, ich hoffe, ich tue jetzt keinem weh, möglicherweise Arbeit der Beschäftigten innerhalb der Fraktion, dass die hingehen zum Beispiel und machen halt mal DIN A4 Blatt, wo nicht einfach nur ein Link auf einen Gesetzestext steht, sondern so wie wir das zum Beispiel gemacht haben beim Urheberrecht, dass wir uns die Mühe gemacht haben und haben die wichtigsten Punkte wirklich mal herausgepickt auf anderthalb Seiten. Also ich sehe hier ein Hierarchieproblem, weil wir haben aus basispiratiger Sicht, und die AGÖA ist ja nun wirklich eine AG, die sehr basispiratig funktioniert, haben wir alle Möglichkeiten versucht, in die Kommunikation zu kommen. Und du hast das aus deiner Position als Pressesprecher auch auf allen Ebenen versucht, mit Blog, mit direkten Ansprachen, mit Telefon, mit Zip und Zap. Also ich denke mal, die einzige Chance, die ich im Moment sehe, ist tatsächlich, dass der Landesvorstand wirklich selbstbewusst und wirklich intensiv in dieses Gespräch am Sonntag oder am Wochenende geht und versucht tatsächlich dieses Hierarchieproblem aufzubrechen, damit eben da wirklich was anderes passiert, als wir es bisher wahrgenommen haben oder was wir erleben mussten. Ich habe kurz eine Zwischenfrage. Ich glaube, Achim, du warst das gerade. Du hast gesagt, die Informationen liegen nicht am Stück irgendwie vor, sondern sind verteilt. Welche Informationen meintest du? Also ich kann es jetzt nicht für alles sagen, aber es war eine Zeit lang so und möglicherweise ist es auch heute noch so, dass man die kleinen Anfragen sich zusammensuchen muss, beziehungsweise die Antworten. Mittlerweile, das finde ich gut, wird die Masse, glaube ich, auch auf die Liste der 20 Piraten gepackt. Das ist was sich positiv geändert hat. Das war aber bis vor 3 oder 4 Wochen anders. Die Sachen sind alle nachsuchbar, indexiert auf den Landtagsseiten zu finden. Und das ist genau das Problem, was ich gerade angesprochen habe. Wenn jemand Vollzeit beschäftigt ist, dann hat er die Zeit dafür, das auch zu suchen. Aber wenn ich jetzt jeden, also wenn du mich jetzt indirekt dazu aufforderst, jeden Morgen die landtag.nrw.de Seite aufzurufen, Piraten bei den veröffentlichten Dokumenten als Suchbegriff einzugeben und zu gucken, was seit gestern passiert ist, dafür habe ich die Zeit nicht. Aber der Henry Jensen pflegt schon seit mehreren Monaten eine entsprechende Wiki-Seite, wo er alle parlamentarischen Anfragen einstellt. Und das ist genau der Mensch, der auch die Antragsfabrik im Wiki pflegt. Und solange wie der Newsletter dann erschienen ist, hat er im Newsletter auch das entsprechend relativ zuverlässig eingebracht. Es gibt auch noch einen RSS-Feed, funktioniert auch wunderbar. Ja, ich kenne beides nicht und ich halte mich nicht für uninformiert. Also grundsätzlich mal zu der Auffindbarkeit von Dokumenten. Ja, das ist kein Argument, dass das Zeug auf der Landtagsseite liegt. Das ist nämlich eine Katastrophe, die Landtagsseite. Ich habe da kürzlich eine kleine Anfrage von jemand von uns gesucht und das war grauenhaft. Ich muss das schon wieder sagen, das tut mir auch leid. Ich bitte da tatsächlich noch um Nachsicht und um etwas Geduld. Soweit ich weiß, ist seit dieser Woche der Server endlich in einem Status, wo es dann weitergehen kann. Und da wird eine ganze Menge passieren in dieser Richtung. Dass das alles noch nicht so weit ist, das hat diverse Gründe, die ich jetzt auch gar nicht ausbreiten will. Wir könnten schon viel weiter sein, was das betrifft, aber es ist ja nicht so, als wenn wir das nicht auf dem Schirm hätten. Es ist ja auch für unsere eigene Arbeit, ist es momentan dieser Fu, was da an Anträgen, an Bürokratie auch über uns eingefallen ist und was da an Kommunikationsproblemen herrscht. Kai, ich glaube, das war gar nicht eine direkte Kritik und macht's besser. Das war einfach nur. Ne, nein, das ist ja durchaus ein eigenes Anliegen. Also darum geht's ja. Es ist mir selber auch ein Anliegen, dass genau diese Dinge besser werden, und diese Dinge laufen einfach scheiße. Diese Dinge laufen scheiße, weil Entscheidungen nicht gefällt wurden. Diese Dinge laufen scheiße, weil wir bescheuerte Diskussionen in der Fraktionssitzung geführt haben, weil wir Kalenderdiskussionen führen, weil wir über Kaffeemaschinen reden und so einen Scheiß. Ja, ich kann das alles nachvollziehen, was da für Kritik kommt. Es ist aber nicht so, dass das ist der Punkt, den ich dazu sagen will, dass wir das einfach hingenommen haben und einfach jetzt so weitermachen werden. Nein, wir sind aktiv dabei, das zu verändern, und wir haben extra nicht reine Systemadmins eingestellt, sondern Anwendungsentwickler, weil wir eben genau solche Dinge besser machen wollen in Zukunft. Und es gab auch Gespräche jetzt mit den Berlinern, die haben noch ein paar schöne Ideen. Der Tim Pridloff hat noch eine schöne Idee, und geht einfach mal davon aus, dass wir die Zeit, die wir mit dem Server nutzen werden, auch dafür nutzen werden, tatsächlich pragmatische Lösungen zu finden, um Transparenz besser darzustellen. Vielleicht nochmal eine Ergänzung, weil ich mich da möglicherweise auch etwas missverständlich ausgedrückt habe. Mir geht es jetzt nicht nur unbedingt darum, dass es jetzt vielleicht ein Excel-Sheet gibt, auf der die Liste der Anträge, die Nummern und so weiter aufgeführt ist, sondern ich mache es mal an einem Beispiel. Wir hatten während des Wahlkampfs eine ziemlich gute Idee. Der Michael Bark hat sich jeden Morgen hingesetzt und hat eine Dreiviertelstunde lang die Online-Medien durchsucht und hat dann so eine Zusammenfassung, die also ausgedruckt wahrscheinlich auch nicht länger als anderthalb DIN A4 Seiten wäre, zum aktuellen Pressegeschehen bezüglich der Piraten und aktueller Themen im Landtagswahlkampf gemacht. Das hat vielen Leuten geholfen, weil sie das nämlich dann nicht mehr selbst machen mussten. Und was mir zum Beispiel persönlich als Pressesprecher helfen würde, wäre, wenn man so einmal die Woche oder je nachdem, wie häufig das jetzt notwendig ist, eine eben solche Zusammenfassung über die Aktivitäten der Fraktionsmitglieder bekommen könnte. Also sprich, es wurden 5 kleine Anfragen gestellt, und dann steht da ein erläuternder Satz zum Inhalt der kleinen Anfrage, dass man sofort beurteilen kann, ist wichtig, lese ich mir die Anfrage selbst durch, oder ist nicht wichtig. Das gleiche gilt für die Antworten der kleinen Anfragen etc. Das ist also im Prinzip für alles, was an Drucksachen, also im Landtag, also auch durch eure Hände geht. Ich glaube auch, dass es viele Leute abschreckt, wenn auf eine Mailingliste einfach nur ein Link gekippt wird mit einer Anfrage oder mit einem Änderungsvorschlag oder was auch immer. Dann liest er die ersten 3 Sätze, und ich schließe mich da ausdrücklich mit ein. Manchmal ist man da auch überfordert nach 3 Sätzen und sagt, nee, das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Es bedarf einfach, das müssen wir uns klar machen, das ist einfach halt eben so, dass es ein ganz hohes Maß an Selbstorganisation mit sich bringt, halt irgendwie diese ganze Basisdemokratie, ne? Und gerade halt eben das, was wir versuchen. Und ich bin da halt eben ebenfalls mit überfordert halt. Das ist einfach irgendwie too much. Also müssen wir irgendwie gucken, wir müssen irgendwie einen Weg finden halt eben, wie wir das halt eben so gut wie möglich lösen können. Und das können wir wahrscheinlich auch wieder nur im Schwarm. Aber das werden wir auch schaffen, denke ich. Nur, ne, es ist einfach wichtig, dass wir darüber reden. Ich finde das auch gerade sehr, sehr, sehr fruchtbar hier auf jeden Fall. Es muss doch, nochmal die Frage, es muss doch möglich sein. Also ich bin überhaupt kein Urheberrechtsexperte, aber gut, jetzt hat es da dann halt 2 Stunden gedauert. Aber wir haben es doch auch geschafft, die wichtigsten Punkte inklusive Nennung der Paragraphen und für Laien lesbar und verständlich aus dem Urheberrecht die Dinge herauszupicken, die aus unserer Sicht wichtig waren. Das muss doch möglich sein, das auch in anderen Bereichen tun zu können. Also ich habe gerade einen Link reingegeben von Edri, die machen das zum Beispiel so, es gibt immer ein kleines Briefing, also sagen wir mal so eine A4-Seite Informationen über ein Thema, wo sich jemand leicht informieren kann, wo er auch Links findet zu den nächsten Terminen, den Entwürfen und dem aktuellen Stand der Diskussion zu dem Thema. Und ich kann mich mit einer Seite sozusagen zu einem Thema informieren und wenn ich möchte, auch noch tiefer einsteigen, und ich habe sozusagen einen guten Überblick. So eine Art aufbereitete Information, die zum Beispiel einen langen Gesetzestext oder ein Vorhaben zusammenfasst und so die Möglichkeit für andere Leute gibt, ohne 200 Seiten Text zu lesen, zu gucken, ob das Thema was für sie ist oder nicht. Ja, genau sowas meine ich. Wobei das ja nur ein Teil ist. Das ist ein Baustein dafür, dass eine Arbeit von, also irgendwann mal ins Rollen kommt. Aber sowas könnte auch zum Beispiel so eine Art Blogpost sein auf der Webseite oder so. Also ich habe vor der Wahl immer gesagt, eine der wichtigsten Aufgaben, die unsere Fraktion haben wird, ist, die Politik zu erklären, besser verständlich zu machen für alle. Natürlich auch für unsere Partei selber, aber auch insgesamt für die Bürger. Ich sehe jetzt noch nicht, wo das wirklich passiert. Das sollte man vielleicht nochmal irgendwie sich ins Gedächtnis rufen, dass es ja so Ideen eigentlich gibt und dass das eigentlich sehr piratisch wäre, da sowas zu tun. Also, verstehe ich dich richtig, die Fraktion soll erklären, wie Politik funktioniert. Oder was hast du jetzt gesagt? Im Prinzip, es ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für eine Partei, den Menschen zu erklären, was in der Politik eigentlich funktioniert, ja, wie das funktioniert. Also das ist eins drüber, das ist ganz klar eins drüber. Ich halte es für eine der wichtigsten Aufgaben, und jetzt haben wir dann halt 1:1, dass die Fraktion das vorlebt, was die Partei an Werten schlicht und ergreifend hat. Und damit sind wir wieder am Anfang. Da ist wieder die Nummer. Machen wir Streams über Kaffeemaschinen und Büroklammerbestellungen und die interessanten Dinge entscheiden wir hinter verschlossenen Türen, weil es wäre eine Strategieentscheidung, oder macht man es vielleicht auch mal anders? Also ich glaube, erklären war in dem Sinne gemeint, dass man das Problem benennt und dann erklärt, wie man das lösen will oder was man da für eigene Vorstellungen hat. Weil oft werden einfach nur eigene Vorschläge und Entwürfe rausgehauen, ohne eigentlich das Thema nochmal zu erklären, worum es geht. Und viele Dinge sind so speziell, dass man als normaler Mensch, der sich nicht mehrere Tage damit beschäftigt hat, keinen Einblick mehr hat. Da bräuchten wir ein Diskussionstool. Da geht es nicht um Diskussion, sondern um Aufbereitung von Informationen. Also das, was eigentlich eine Öffentlichkeitsarbeitsstelle macht, so eine Art PR. Ich würde dieses Erklären von Politik mal etwas abstrahieren wollen. Ich hoffe, ich verstehe das dann so richtig, dass Erklären von Politik nicht heißt, okay, ich stelle mich jetzt hin und sage, so und so funktioniert das hier, sondern ich versuche, den Prozess, der gerade stattfindet, mit erklärenden Worten zu begleiten, so dass die Nachvollziehbarkeit besser wird. Oder wie muss ich mir das vorstellen, Holarius? Ja, wir sind doch davon ausgegangen, dass wir den Politikbetrieb kennenlernen, um es den Menschen näher zu bringen, damit mehr Menschen sich beteiligen. Und dazu gehört doch auch, dass ich eben hingehe und sage, ich habe hier die Gesetze und jetzt erkläre ich sie erstmal auf Deutsch. Also nicht auf bürokratisch, sondern auf Deutsch. Und ich erzähle erstmal, was da drin steht. Okay, dann möchte ich dazu anmerken, dass ich glaube, dass der Extra-Tobi, ist er noch da? Ja, der ist noch da. Dass der dafür eigentlich momentan mit dem Radbert und ich weiß nicht, wer sonst noch dabei ist, mit dem Format Krähen ist, glaube ich, eine geeignete Plattform dafür darstellt, dass man im Prinzip versuchen müsste, aktuelle Themen wie zum Beispiel dieses Nichtraucherschutzgesetz jetzt tatsächlich in einer Podcast-Folge zu erklären. Bald zurückgespielt, würden wir gerne machen. Rückmeldung von Fraktion sehr, sehr gering bis gar nicht. Wo geäußert worden? Ich weiß nicht, wo Tobias schon angefragt hat. Wir haben zum Beispiel Ingo schon öfters Bescheid gesagt. Ich sag der Moni öfters Bescheid. Der Daniel Schwert hat mit mir auch schon ein, zwei Sachen gemacht. Robert hat schon welche mit Extra-Tobi gemacht, aber von den anderen kommt nichts. Also die meisten Aussagen in den gemacht. Ich habe heute noch selber einen gemacht mit Olaf. Passiert zwischendurch. Ja, ich sag ja gering. Aber ich glaube, das ist eigentlich nicht die Aufgabe, ehrlich gesagt, von Ehrenamtern. Ja, aber die Rückmeldung in der Fraktion ist sehr oft keine Zeit, irgendwann mal. Und das ist natürlich auch eine komische Rückmeldung, wenn man gerade versucht, auf dem Wege die Kommunikation zur Basis zu ermöglichen, wo sie doch eigentlich froh sein dürften, dass sie da auch noch von außen drauf angesprochen werden und es nicht selber machen müssen, und dann so abgeschmettert zu werden, das macht nicht wirklich viel Spaß. Also immer, dass wir jetzt die Reden kriegen, ist ja, wir kriegen jetzt mittlerweile die Reden. Das läuft schon ganz gut. Also es ist die Aussage, die im Raum steht, ist, dass es in diesem Komplettkonzept, was sie gerade erarbeitet, mit eingebunden werden soll. Aber ich weiß nicht, ob Tobi da neuere Informationen hat, aber mein Kenntnisstand ist halt wirklich noch, ihr arbeitet da irgendwo dran, aber mehr auch nicht. Das Problem ist tatsächlich ein Manpower-Problem. Also es ist einfach ein Manpower-Problem, weil In vielen Teilen. Das geht sicher verbesserbar, wie so die meisten Dinge. Aber diese Aufarbeitung von den Informationen frisst Zeit. So, und ich glaube, das ist wirklich schwierig, das zu machen. Also wenn das keiner irgendwie freiwillig macht, das irgendwie aufzuarbeiten, klar kann die Fraktion da helfen, sollte sie auch. Aber ich glaube, dass so, wie ich das jetzt hier verstanden habe, umzusetzen, ist alleine aus dem Fraktionsstab quasi, hört sich jetzt nicht, ja, auch furchtbar, nicht zu bewerkstelligen. Also da muss ich mal blöd zurückfragen, warum kriegen das andere Parteien hin? Weil andere Parteien mehr Abgeordnete haben, weil andere Parteien, und das tut jetzt den meisten Piraten sehr weh, Hierarchien haben und sich um einige Sachen nicht kümmern müssen, weil die oben sitzen, sagen, das wird so gemacht, halt's Maul, mach deine Arbeit. Und da werden bei uns Sachen diskutiert. Das kostet Zeit. Das finde ich auch gut so. Aber Hierarchie spart an dieser Stelle unglaublich viel Zeit. Um gar nichts von der Parteienfinanzierung zu reden. Aber ich möchte vor dem Hintergrund nochmal darauf hinweisen, dass ich auch der Fraktion von Anfang an, solange wie es den Newsletter gab, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Kai, aber den gibt es ja schon 5 Wochen nicht mehr, angeboten habe, beziehungsweise sie angefleht habe, ihren eigenen Ressort im Newsletter zu betreuen. Da hätte sich jeder Abgeordnete permanent selbst darstellen können. Wir werden am Donnerstag voraussichtlich im Krähennest-Mumble einen Relaunch besprechen und der Newsletter wird dann in deutlich reduzierter Form möglicherweise weitergeführt, wenn wir das vernünftig evaluiert kriegen. Und dann werde ich das der Fraktion wieder anbieten und auch versuchen, dem Ingo das wieder anzubieten. Aber was ich so höre, ist der Ingo sowieso überlastet, schon mit seinem ureigenen Bereich. Von daher habe ich da nicht viel Hoffnung. Moment mal, auf dem Krähen sind 239 Folgen, oder? Ja, das ist Podcast. Das hat mit meinem Newsletter nichts zu tun. Den habe ich praktisch alleine gemacht. Ja, aber es sind 239 Folgen. Die kommen ja auch nicht aus dem Nichts, oder? Nein, das ist verdammt viel Fußarbeit. Die meisten davon sind gesprochene Pressemitteilungen, weil die ja neuerdings praktisch jede Pressemitteilung aufsprechen. Und dann sind dabei zahlreiche Interviews mit den verschiedensten Leuten. Ich werde jetzt zum Beispiel, wenn ich dir noch irgendwann meine Bewerbung hier fertig geschrieben habe, eine Aufnahme mit Monika Pieper online stellen zu dem Thema, was ein Abgeordneter eigentlich so über lieben langen Tag lang tut. Da hatte sich dann auch nur einer von der Fraktion gemeldet. Wo ist das angefragt worden? Nochmal? An eure Pressestelle, bei Ingo. Und die Rückmeldung an mich war, dass ich wirklich, dass da wohl interne Anfrage gelaufen sein muss und dass sich da nur einer gemeldet hat, also eine. Können wir an einer Stelle mal irgendwie einen Schlussstrich ziehen und irgendwie so, also eins meiner Resümees ist jetzt, ich habe auch nicht alles gewusst, was jetzt hier gerade besprochen wurde, es baut sich an vielen Stellen Frustpotenzial auf. Habe ich das richtig zusammengefasst? Naja, eigentlich mehr Ignorierpotenzial teilweise. Das ist ja Frustpotenzial. Also ich meine, ich habe das ja auch. Ich habe das doch auch, wenn ich mir Mühe mache und wenn ich überlege und wenn ich sage, da können wir eine PM zu machen oder irgendwie sage, jetzt mit der Fraktion mal irgendwas zusammen oder was auch immer. So, und es passiert dann nichts oder es ist Arbeit wieder umsonst gewesen oder man hat sich irgendwie den Kopf umsonst zerbrochen. Und bei anderen ist das ja ähnlich offensichtlich. Ich weiß nicht, es ist Überforderung halt, ne? Überforderung. Und ich meine, natürlich ist es halt eben auch ein Frustpotenzial dabei, ne? Nicht zu wissen, wie man und wo man einsteigen kann, ne? Zum Beispiel. Ich meine, ich habe natürlich meine Themen irgendwie, ne, so mehr oder weniger. Also, ne, es gibt halt eben verschiedene Felder. Und es ist schwierig für mich jetzt persönlich zum Beispiel, das genau zu differenzieren und da vielleicht auch irgendwie mal zu sagen, so, das hat jetzt Priorität 1 und der Rest kann erstmal warten. Das ist immer schwierig. Ich denke, das ist für viele schwierig. So, aber letztendlich selbst bei einem Thema irgendwie die richtige Stelle zu finden, beziehungsweise halt eben den Punkt zu finden, wo ich jetzt gerade mal in der kurzen Zeit, die ich vielleicht auch nur habe, halt eben kurz einen Impuls einfach nur geben kann, ist schon schwierig, ne? Ja, wobei ich, also ich möchte jetzt mal ausdrücklich den Mitarbeitern gar nicht so den Vorwurf machen, weil ich also das A nicht bei jedem Mitarbeiter einschätzen kann. Ich weiß noch nicht mal, wie viele ihr mittlerweile seid. Und B, glaube ich einfach, dass ihr da an der einen oder anderen Stelle möglicherweise auch gar nicht die Richtigen seid, die man ansprechen sollte, sondern da geht es wirklich um die Fraktionsleute selbst, also um die Mitglieder des Landtags. Weil das, was ja ankommt, ist ja nicht deine Arbeit, sondern das, was ankommt, ist, dass eine Person X in irgendeiner PM, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, ein Organ aus der Vergangenheit mit einem aktuellen Organ vergleicht und das dann sofort in der Presse auftaucht, dass in der Steuer-CD-Geschichte gemeinsam überlegt wird und dann doch jeder wieder für sich was macht, ganz überraschend, oder wie jetzt in dieser Geschichte mit der mit dem Nichtraucherschutz, trotz aller Beteuerungen, dass wir Politik ganz anders machen und öffentlich machen, das erste wichtige Thema, wo wirklich eigentlich auch alle glauben, zumindest mitreden zu können, auch wieder hinter verschlossenen Türen passiert. Das ist das, was mich nervt. Ja, und die Leute, die dann das betrifft in der Fraktion, die kriegt man irgendwie nie zu sprechen. Und wenn man sich an sie wendet, dann weisen sie alles von sich, wenn sie mal die E-Mail beantworten, falls sie das mal tun. So, und da drehen wir uns alle im Kreis. Und von daher denke ich, es ist irgendwie an der Zeit, da eine breite Rückmeldung von der Basis zu geben, was wir da für Probleme sehen und wie wir das gerne anders hätten. Auf möglichst breiter Basis, um halt dieses Bild, dieses Selbstbild mit dem Außenbild in der Basis abzugleichen, um einen solchen Abgleich wirklich bei allen zu erzwingen. Was meinst du mit Abgleich erzwingen? Ja, die Leute, die, ne, das heißt ja immer, die Leute in der Fraktion, die solche Nummern fahren, solche Ego-Trips und solche verfehlten Geschichten und so weiter, das sind genau die, die jetzt hier eben nicht auftauchen. Ne, und das sehe ich auch so. Das sind die Leute, die sich da nicht stellen. Und von daher kann ich auch nur davon ausgehen, dass die sich nicht in der Rolle sehen, da irgendwelche Verfehlungen begangen zu haben. Und dass die wahrscheinlich auch nicht irgendwie, dass die möglicherweise aus allen Wolken fallen würden, wenn sie wirklich... Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.